Drei großen und eigenwilligen Frauen können Sie in dieser langen Nacht begegnen, die alle drei bedeutende Schriftstellerinnen in der DDR geworden sind. Sie sind alle im selben Jahr geboren, 1933, und alle nicht sehr alt geworden. Brigitte Reimann wurde 39 Jahre alt, Maxi Wander 44 und Irmtraut Morgner 57. Sie sind geprägt worden von den 50er Jahren, haben die DDR kennengelernt, als sie noch geformt wurde, noch durchlässig war, noch von großer Hoffnung getragen auf eine bessere Zukunft und einen weltoffenen Sozialismus. Dass es dazu nicht kam, haben sie reflektiert und hat Eingang in ihre Literatur gefunden. Alle drei Frauen kommen aus Familien, in denen Bildung und Kultur nicht selbstverständlich war. Aber sie sind ihren Weg gegangen, als Schriftstellerinnen und als Frauen, die mit dem Kapitalismus auch das Patriarchat überwunden sehen wollten. Sie haben starke Frauengestalten gefunden und literarisch gestaltet. Brigitte Reimann, die Architektin Franziska Linkerhand, die in Hoyerswerda eine sozialistische Stadt mit aufbaut. Irmtraut Morgner mit Troubadora Beatrice, eine wiedergeborene Poetin und Hexe, die in der DDR dem Frausein in einem überzeitlichen Kontext auf den Grund geht. Und Maxi Wander, die mit ihrer Porträtsammlung »Guten Morgen, du Schöne« ein eigenes Genre geschaffen hat und eines der erfolgreichsten Bücher der DDR geschrieben hat. Seien Sie gespannt und abonnieren Sie die Lange Nacht als Podcast in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt. Unter langenacht@deutschlandradio.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über den vielleicht ersten Europäer im modernen Sinne, der ganz zu Recht der Namenspatron für den europäischen Studentenaustausch geworden ist, Erasmus von Rotterdam. Bis nächste Woche. Man sollte versuchen, mit seinen Büchern oder Stücken oder was immer man da schreibt, versuchen, anderen Leuten Leben zu helfen. Ich meine, Fragen stellen, wenn es geht, sogar Fragen beantworten. Und wie man irgendwelche Dinge verwirklicht, die man sich früher einmal vorgenommen hat als junger Mensch. Und solche Dinge wie der ganz persönliche Ehrgeiz und das, was man für die Gesellschaft tut, wie weit das zusammengeht. Wie weit es möglich ist, es in Übereinstimmung zu bringen und solche Dinge. We lived our little drama. We kissed in a field of white. And stars fell on Alabama last night. Es war einmal eine höchst lebendige Frau, die zweimal ein Studium begann, zweimal den Hochschulen entlief aus Rebellion gegen ihre Herren Lehrer, provisorisch Lehrerin wurde, während sie ihr erstes Buch schrieb. Eine Menge Männergeschichten hatte, eine Menge Dummheiten beging, die sie bis heute nicht bereut, viermal heiratete, kein Kind wollte, was sie heute ein bisschen bereut, weil sie Schreiben für wichtiger hielt. Es war einmal eine Schriftstellerin, die zu früh und zu viel Erfolg hatte, manchmal hungerte und manchmal wahnsinnig viel Geld verdiente, einen Haufen Orden bekam und so ziemlich alle Literaturpreise, die hierzulande verliehen werden. An eine große Sache glaubte und an einer großen Sache zweifelte, sich nach fremden Ländern sehnte und nur die Nachbarschaft zu sehen bekam. Diese Lebensbilanz zieht Brigitte Reimann ein Jahr vor ihrem Tod in einem Brief an die Freundin Vera Lore Schwirz, mit der sie seit ihrer Kindheit eng befreundet ist. Geboren am 21. Juli 1933 in Burg bei Magdeburg, stirbt Brigitte Reimann am 20. Februar 1973 an Krebs. Sie ist erst 39 Jahre alt. Heute schreibe ich unter Qualen an meinem ersten guten Roman, der wahrscheinlich auch mein letzter sein wird. Heute bin ich unheilbar krank an Knochenkrebs. Ich war immer eine selbstständige Frau, habe mich immer selbst durchgebracht, mehr. Ich habe all die Jahre meine Männer mit durchgebracht, die, jeder auf seine Art, untüchtig waren und eine Stütze brauchten, in jedem Sinne, vom moralischen bis zum finanziellen. Can't forget the glamour. Your eyes held a tender eye, and stars fell on Alabama last night. Oh, by the season. Als ältestes von 5 Kindern hat Reimann vom Krieg noch eine Menge mitbekommen, vor allem vom Hunger der Nachkriegsjahre. Keine Kartoffeln mehr, furchtbar. Mit dem Brot sind wir für diesen Monat auch schon alle und sitzen nun eine ganze Woche ohne Brot da. Wie gut, dass wir im Sommer Ährenlesen waren. Die mahlen wir jetzt durch die Kaffeemühle, nachdem wir die Körner rausgeklopft haben, und essen Suppe davon. Halt, jetzt habe ich es falsch ausgedrückt. Das hört sich ja so an, als hätten wir die Körner rausgemacht und dann die Ähren durchgemahlen. 1947 erkrankt Reimann an Kinderlähmung und wird davon ein leichtes Hinken zurückbehalten. Im feinsten Süterlin schreibt sie an Vera Lore Schwirz: Kinderlähmung ist so ziemlich die schrecklichste Krankheit, die es gibt. Diese Hilflosigkeit macht mich bald verrückt. Das rechte Bein war zu Anfang vollständig gelähmt, das linke Bein war sehr schwach. In M muss ich in die Krüppelstation und in Gips liegen. I never planned in my imagination a situation so heavenly, heavenly, a fairyland where no one else could enter. Reimanns Großvater mütterlicherseits ist Prokurist und besitzt eine Goldleistenfabrik. Gustav Reimann, der Großvater väterlicherseits, arbeitet als Buchdrucker im Verlag August Hopfer, wo später auch ihr Vater tätig ist. Man produziert Kunst- und Architekturbücher. Im Haus der Reimanns wird viel gelesen. Mit den wichtigsten Werken der Weltliteratur von Emil Zola, Leo Tolstoi, Gustave Flaubert, Johann Wolfgang von Goethe, Boris Pasternak, Heinrich Heine, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Rainer Maria Rilke oder Thomas Mann ist Reimann seit Kindheit an vertraut. Mit der Position des Autors wird sie sich, auch in eigener Sache, immer wieder kritisch auseinandersetzen, manchmal auch identifizieren. Den Zauberberg fange ich nicht noch einmal an, großer Schwur. Aber den Faustus werde ich lesen. Die Erzählungen kenne ich und weiß noch von meiner Erschütterung. Aus irgendeinem Grunde ist mir der Gedanke fremd und unheimlich, dass dies aus der Feder eines Menschen gekommen sein soll, der aß und verdaute wie andere Menschen und sich zur Arbeit an einen Schreibtisch setzte. Die Menschen um uns haben ein Recht, sich in unseren Büchern wiederzufinden. Lieber Himmel, wenn ich schon anfange, mich in Theorie und Abstraktionen zu ergehen. Ich bin wirklich ein schlichtes Gemüt, ein Weltkind und sehr diesseitig. My heart beat like a hammer, beat like a hammer. My arms wound around you tight, ba, ba, ba, ba, yeah. And stars fell on Alabama last night. Im zarten Alter von 14 Jahren vertraut sie der Freundin Vera Lore Schwirz auf einer Neujahrskarte an: Ich habe große Pläne. Ich will gerne Schriftsteller werden, aber nicht nur nebenbei, sondern als Hauptberuf. Während der Oberschulzeit verfasst Reimann kleine Stücke, die aufgeführt und sogar prämiert werden. Nach dem Abitur versucht sie eine Orientierung zu finden. Sie bewirbt sich am Deutschen Theaterinstitut Weimar, tritt die Ausbildung aber nicht an. Auch von der Idee, als Dramaturgin am Theater oder beim Film zu arbeiten, nimmt sie Abstand. Bald steht für Reimann fest, dass sie sich ganz auf das Schreiben konzentrieren will. 1953 wird sie Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft junger Autoren des Schriftstellerverbandes Magdeburg, und bereits 1955 und 1956 erscheinen 3 Erzählungen: Der Tod der schönen Helena, Kinder von Hellas und Die Frau am Pranger. Sie öffnen der jungen Autorin erstmals die Tür zum sozialistischen Literaturbetrieb. Ich habe immer gute Aufsätze geschrieben und ich habe auch als Schulkind schon geschrieben, Geschichten, also ganz wilde und fantastische Geschichten. Und dann später die Laienspiele für unsere Gruppe, als ich noch in die Oberschule ging. Naja, und nach dem Abitur habe ich dann dieses Buch geschrieben, Die Frau am Pranger. Aber das war eigentlich ein Zufall. Das habe ich ganz unbefangen geschrieben, ohne Ahnung von irgendwelchen literarischen Gesetzen. Ich denke manchmal, wenn ich das schon gewusst hätte, was ich nachher dann alles gelernt habe, dann hätte ich gar nicht erst gewagt. Man kannte so, wenn man also so ganz unbefangen schreibt, kennt man die Fallstricke noch nicht, die das Bücherschreiben bereithält. Und deshalb hat das gleich beim ersten Mal, ist das dann also ein Buch geworden mit einer straffen Fabel, ist eigentlich heute noch mein Lieblingsbuch. Ich habe damals ein Foto gesehen in einer Nazi-Zeitung, wo drei Frauen abgebildet waren mit den schönen Köpfen. Und damals kannte man ja nicht, nachher waren solche Bilder also beinahe läufig, nicht? Nachdem all das rauskam, was in den KZs geschehen war. Aber damals war etwas ganz Unerhörtes. Das hat mir einen ganz tiefen Eindruck gemacht und mich furchtbar erschüttert. Und ist mir so nachgegangen, obgleich ich natürlich damals als Kind nicht verstand, weshalb diese Frauen bestraft worden waren. Und dass ich eben dann 10 Jahre später darüber geschrieben habe, ohne einen konkreten Fall als Grundlage zu haben. Yes, without God. Nothing, oh Lord. Without God, you know, all my life would fail. Without God, my life would be rocky. Da ging ja schon vorher ein Geraune durch die Männerwelt da im Heim Pezzo. Brigitte Reimann kommt, na, ihr werdet euch wundern und eine tolle Frau und alle Männer hinterher. Und da sagte ich, ach du lieber Gott. Ihr könnt ja ruhig Schlange stehen. Dann kam sie, ja, und ich habe sie erst überhaupt nicht beachtet. Und unser erstes Miteinander sprechen war völlig irrsinnig. Da kam sie in die Halle runter. Die hatten so eine ganz hübsche Halle mit einem Kamin und so. Und da war ein riesiges Radio. Und da war gerade eine Übertragung. David Oistrach, Beethoven-Violinkonzert. Ich glaube, Beethoven war es. Und sie kommt reingestürmt mit so einer kleinen Männerwolke und sagt, ist denn nicht ein bisschen Jatz hier drauf oder sowas, ja? Und dreht am Radio rum, ja? Und ich saß da, hab da entzückt zugehört, bin ich zum Radio gegangen und hab gesagt, das ist Oistrach, meine Dame. Im nahe bei Berlin gelegenen Pezzo, wo sich seit 1955 das Schriftstellerheim Friedrich Wolf befindet, begegnet Reimann 1958 dem 3 Jahre älteren Schriftsteller Siegfried Pietschmann. Es ist der Beginn einer Wahnsinnsliebe von zwei Seelenverwandten, wie Reimann es nennt. Es war ein erbarmungsloser Konkurrenzkampf zwischen uns. Ich ewig mit meiner Nörgelei und lange Bedenklichkeiten immerzu an meinen Texten. Sie, du bist zu langsam und also ich dann, du bist zu schnell. Oftmals überhaupt gar nicht verbal ausgedrückt, dieser mörderische Konkurrenzkampf. Ja? Also einfach, ist ja eigentlich auch eine schöne Sache, ein Wettstreit der Talente untereinander, ja, kann ja etwas ganz Produktives sein. Ich glaube, Siegfried liebt mich. Heute weiß ich, dass er sich ganz an mich verloren hat. Einmal zählte er auf, was alles er an mir liebt, und es traf mich mitten ins Herz, als er sagte, er liebe meinen Gang, der so süß und aufregend sei. Das hat mir noch niemand gesagt. Wie wird das sehend werden, nach einer solchen Blindheit sein. Und trotzdem haben wir immerzu geträumt davon, wie das doch wohl sein würde, wenn wir also zusammen leben und zusammen die Welt einreißen, ja, und alles ganz anders und schöner machen und wie wir gemeinsam also schreiben und also überhaupt die Inbesitznahme des Lebens in einer totalen Gemeinsamkeit. Es ist mir unfassbar, dass jemand mich so schrankenlos liebt, mit dieser Hingabe und Zärtlichkeit, die etwas von weiblicher Unterwerfung hat und die meinen lesbischen Neigungen, meinen in vielen Zügen männlichem Naturell, entgegenkommt. Without God, I could do nothing. Praise the Lord. Das Jahr 1960 stellt im Leben Reimanns in zweifacher Hinsicht eine Zäsur dar. Bruder Lutz, ein Jahr jünger als sie, geht mit seiner Familie in den Westen, um, wie sie es in einem Brief an die Eltern ausdrückt, ein zufriedener Bundesbürger zu werden. Von seinem Standpunkt aus kann ich ihn verstehen und ich wünsche ihm auch von Herzen Glück für seinen Weg. Aber traurig ist es doch, dass eine Familie auf diese Weise auseinandergerissen wird, menschlich und politisch. Wer weiß, wie lange es noch dauert und man kann sich nicht mehr verstehen. Spricht zwei verschiedene Sprachen. Mir ist heute wieder die ganze Bitterkeit des gespaltenen Deutschland bewusst geworden. Unter dem Datum 29. April 1960 notiert sie ins Tagebuch: Lutz ist mit Gretchen und dem Krümel in den Westen gegangen. Er ist eben jetzt vielleicht nur 2 oder 3 Kilometer entfernt und dennoch unerreichbar im Flüchtlingslager Marienfelde. Spüre zum ersten Mal schmerzlich und nicht nur mit dem Verstand die Tragödie unserer zwei Deutschland. Die zerrissenen Familien, das Gegeneinander von Bruder und Schwester. Welch ein literarisches Thema. Warum wird es von keinem gestaltet? Warum schreibt niemand ein gültiges Buch? Furcht? Unvermögen? Mit ihrer Erzählung »Die Geschwister« versucht Reimann, dieses traumatische Ereignis, das so viele Menschen in Deutschland betrifft, literarisch in den Griff zu bekommen. Der Text erscheint 1963 im Aufbau Verlag, wird 1965 mit dem Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnet und künftig in einem Atemzug mit Anna Segers Roman »Die Entscheidung« von 1959 und Christa Wolffs Erzählung »Der geteilte Himmel«, die zeitgleich erscheint, genannt. Für die deutsch-deutsche Teilung findet die Autorin einfühlsame Bilder. Wir saßen noch an einem Tisch, Schwester und Bruder. Wir hassten uns schon. Meine Mutter mit blassem, unglücklichem Gesicht rührte sich nicht und sagte nichts. Sie war unsere Grenze und unsere letzte Gemeinsamkeit. Von ihren Eltern, die in der Erzählung unschwer die eigene familiäre Katastrophe erkennen, kommt allerdings Kritik, gegen die sich die redegewandte Tochter jedoch resolut und charmant zu wehren versteht. Die Geschwister sind das Beste, was ich bis jetzt geschrieben habe. Das meinen auch andere. Und solange du, teuerste Frau Mu, mir bloß den Hintern versohlen willst, höre ich nicht auf, weiter daran zu schreiben. Freilich, wenn du mir auch mit Enterbung drohst, die beiden Knaben, die mitspielen, haben nur einzelne Züge von Lutz und Uli, sie sind es aber nicht. Ebenso ist die junge Dame, die, wo die ganze Geschichte erzählt, nicht eure schöne Tochter, sondern eben eine junge Malerin, die über viele Dinge ganz anders denkt als ich, die Autorin. Capito? 1960 ist aber auch das Jahr, wo Reimann und Pietschmann, sie hatten 1959 geheiratet, den Entschluss fassen, von Burg nach Hoyerswerda zu ziehen, um am Aufbau der sozialistischen Stadt teilzunehmen. 1955 war nördlich von Hoyerswerda das Braunkohlenkombinat Schwarze Pumpe in Betrieb genommen worden und es wurden dringend Arbeitskräfte benötigt. Geplant war, 10 Wohnkomplexe in einer modernen Großblock- und Plattenbauweise zu errichten. 1965 zählt Hoyerswerda über 40.000 Einwohner. Im Werk und in den Tagebauen arbeiten über 13.000 Menschen. Es ist eine Stadt wie mit dem Baukasten aufgebaut. Da ist Haus an Haus gesetzt. Die Häuser sehen sich alle sehr ähnlich. Die Straßen sind geradlinig. Ich frage mich manchmal, wo gehen die Liebespaare hin? Manchmal habe ich das Gefühl, ich werde verrückt in dieser Stadt. Kurz nach ihrer Ankunft in Hoyerswerda teilt sie den Eltern mit: Ich kann mich wirklich für Hoyerswerda begeistern, aber zu Hause werde ich mich hier nie fühlen, glaube ich. Eigentlich betrachte ich Haar nur als eine Art Durchgangsstation, selbst wenn wir mehrere Jahre hier bleiben sollten. Richtig gern haben werde ich Haar wahrscheinlich erst viel später, wenn ich mal darüber schreibe und längst woanders wohne. Vor allem in den Briefen an ihre fabelhaften Eltern, die Reimann trotz vieler Meinungsverschiedenheiten innig liebt und auf die sie sich stets verlassen kann, ist diese Zeit gut dokumentiert. Man erfährt von der ständigen Geldnot. Dabei verrichtet das Paar im Kombinat schwere körperliche Arbeit. Von den wachsenden kulturpolitischen Schwierigkeiten sowie den alltäglichen Quälereien eines erfolgreichen Schriftstellerdaseins, das vor allem von Reimanns Seite von einem exzessiven Alkohol- und Zigarettenkonsum begleitet wird. 1960 erscheinen die gemeinsam geschriebenen Hörspiele »Ein Mann steht vor der Tür« und »7 Scheffel Salz« sowie Reimanns Erzählung »Das Geständnis«. 1961 dann die Erzählung »Ankunft im Alltag« und 1963 die bereits erwähnte Erzählung »Die Geschwister«. Heute fand ich mein erstes weißes Haar. In 2 Wochen werde ich 29. Ich empfand eine Erschütterung, die vielleicht lächerlich ist. Das weiße Haar verdanke ich meinen Geschwistern. Ich arbeite am letzten Kapitel, schrecklich aufgeregt und eigentlich schon ausgepumpt. Abends muss ich manchmal abbrechen, so erschöpft bin ich. Schlimmer ist, dass mich kaum noch etwas in meiner Umwelt interessiert. Der Alltag in Hoyerswerda, vor allem die Konflikte im Kombinat, lassen in Reimann die Idee für ein Romanprojekt entstehen, das erstmals 1962 unter dem Stichwort Franziska Karmesin in einer Tagebuchnotiz auftaucht, etwas später in Singend im Regen umbenannt wird und schließlich unter dem Titel Franziska linke Hand in die Literaturgeschichte eingeht. Heute habe ich das Buch Franziska begonnen, notiert sie am 23. November 1963 und 4 Tage später. Habe die beiden ersten Seiten weggeworfen und noch einmal angefangen. Was mir vorschwebt, diese Solarsprache, gelingt mir nicht. Wahrscheinlich liegt's am Stoff. Bis zu ihrem Tod, zuletzt unter großen Schmerzen, arbeitet Reimann an diesem fast 700 Seiten umfassenden Roman, der posthum 1974 in unvollendeter Fassung erstmals erscheint. Einige Auszüge, in denen noch chronologisch erzählt wird und die zu Lebzeiten der Autorin im Neuen Deutschland erscheinen, werden später verworfen. Schließlich findet Reimann die richtige Erzählform. Als Briefmonolog an einen Geliebten namens Ben angelegt, aber in erster und dritter Person erzählt, wird die Geschichte der jungen, charismatischen Architektin Franziska Linkehand mit dem Thema der Urbanisierung in der DDR verknüpft. Franziskas privater Glücksanspruch lässt sich von den gesellschaftlichen Anforderungen nicht trennen. Ach Ben, Ben, wo bist du vor einem Jahr gewesen? Wo vor 3 Jahren? Welche Straßen bist du gegangen? In welchen Flüssen hast du gebadet? Mit welchen Frauen geschlafen? Die Gegenwart macht mir nicht Angst, aber deine Erinnerungen, gegen die ich mich nicht wehren kann, die Bilder in deinem Kopf, die ich nicht sehen kann, ein Schmerz, den ich nicht geteilt habe. Ich möchte mein Leben verdreifachen, um nachzuholen die lange, lange Zeit, als es dich nicht gab. Zwischen 1967 und 1969 spricht Reimann in verschiedenen Interviews über das Romanvorhaben. Ich schreibe seit ein paar Jahren in einem Roman, der in gewisser Weise so eine Bilanz der Jahre ist, die ich dort in Hoyerswerda verbracht habe. Es ist ein Entwicklungsroman. Ich glaube, ja, so nennt man das, die Geschichte von Leuten, die heute so zwischen 25 und 35 sind. Und das Buch spielt also in so einer Stadt wie Hoyerswerda, eine Stadt, die völlig neu aufgebaut wird, für ein Industriekombinat. Und dort kreuzen sich die Wege dieser Leute. Ich habe dort sehr interessante Menschen kennengelernt, mit ganz spannenden Schicksalen. Und die versuche ich nun zu erzählen. Die Idee ist mir, glaube ich, dadurch gekommen, dass ich in dieser neuen Stadt wohne, deren Wachsen ich da verfolgt habe. Und dann geht es mir in dem Buch um diese alte Geschichte von den großen Erwartungen, von dem Ehrgeiz der jungen Leute, von dem, was aus ihren Entwürfen wird, aus den großen Plänen ihrer Jugend. Das Buch spielt auf zwei Zeitebenen, in einer unmittelbaren Gegenwart und in Monologform. Und die andere Zeitebene ist Vergangenheit, die aber fast bis an diese unmittelbare Gegenwart ranreicht und die in der objektiven Erzählweise geschrieben ist. Und ich gehe aus diesem Monolog, der meistens an einem Kapitelanfang steht, gehe ich dann in diese objektive Erzählweise rüber. So ein Herübergleiten fast wie aus einem Traum in die Wirklichkeit. Ich mache es auch so, dass manchmal mitten im Kapitel, wenn ich etwas ganz subjektiv sehen lasse durch die Augen, sagen wir mal, dieser Franziska, dann geht es auf einmal in die Ich-Form. Das ist also für mich also auch ein Zeichen an den Leser. Das ist dieses Mädchen, wie sie sieht, wie sie denkt, wie sie irgendetwas empfindet. Die Jahre in Hoy, wie Reimann die Stadt Hoyerswerda liebevoll nennt, sind literarisch die intensivsten und erfolgreichsten ihres Lebens, geprägt von nicht wenigen dramatischen Ereignissen. Konfrontiert mit dem Konzept sozialistischer Stadtplanung, möglichst jedem eine moderne und bezahlbare Wohnung zur Verfügung zu stellen, und der realen Tristesse des Plattenbaus, entwickelt Reimann zunehmend ein starkes Interesse an Fragen der Architektur. Als die 30-jährige Schriftstellerin 1963 den Architekten Hermann Henselmann kennenlernt, beginnt ein produktiver Austausch über ästhetische und ethische Fragen des modernen Städtebaus. Henselmann, der als Chefarchitekt maßgeblich an der Gestaltung der Stalinallee und Weberwiese in Ost-Berlin beteiligt ist, spürt nach der Lektüre ihrer Erzählung Die Geschwister eine Nähe zwischen dem Handwerk des Schriftstellers und dem des Architekten. Mich als Architekten freut die innere Sicherheit, mit der sie die sparsam und transparent gebauten Räume öffnen und schließen. Der Widerspruch, der uns, Ihnen ebenso wie mir, so viele Kopfschmerzen und Bedrückungen bereitet, besteht in dem Widerspruch zwischen dem Mangel an Perfektion dessen, was zum Beispiel in Hoyerswerda zu sehen ist, und der Perfektion unserer Ziele. Kann man nicht unsere sozialistische Heimat so gestalten, dass man nach ihren Städten Heimweh empfinden kann? Es wäre schön, wenn wir einander helfen könnten, eine Antwort zu finden. Über das Haus des Lehrers am Alexanderplatz schreibt sie nach der Eröffnung 1964 an Henselmann: Wie, und ich hätte Ihnen nichts gesagt von der köstlichen Anmut Ihres Saals im Lehrerhaus? Nichts über das zärtliche Glasspiel unter der Kuppel, über die schwebende Leichtigkeit der Treppen, die Farben, über die Weltraumsessel und, ich wette, sie waren ihr ein Fall, die verrückten Krokodilledersessel im Imbissraum? Ich glaubte überall, sie wiederzuerkennen. Ihr Auge, ihren Geschmack, ihre Lust an einer grazilen Pracht. Vielleicht liest man Häuser wie Bücher mit höherem Vergnügen, wenn man den Autor kennt. Reimanns Arbeit am Roman Franziska Linkerhand wird durch den intensiven Dialog mit Henselmann ganz entscheidend geprägt. Ihre Protagonistin zeichnet nicht nur ein scharfer, analytischer Blick auf die Satellitenstadt aus, sie erlebt physisch ihre Tristesse, ohne der Vision von einer klugen Synthese zwischen heute und morgen, zwischen tristem Blockbau und heiter, lebendiger Straße, zwischen dem Notwendigen und den Schönen untreu zu werden. Sie durchstreifte die Straßen wissbegierig, aber unberührt. Beobachtend, wie dieses neu geschaffene Gebilde funktionierte. Ein Studienobjekt, an dem sie gelernt und gelesene Theorien überprüfte, über das sie im knochentrockenen Vokabular der Städtebauer nachdachte. Der Sonntag in Neustadt. Dieser oder ein anderer gleich viel. Sie glichen sich alle. Erinnernd fühle ich wieder die bleierne Schwere in den Gliedern. Schlaf als Fluchtversuch, die Traurigkeit. War denn sonntags immer der Himmel grau? Erstickten die Straßen im Nebel? Atemnot, als drückte dir eine Hand den Hals zu. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Jeder Tag ist ein Tag meines Lebens, der ins Dunkle fällt. Mit der ambitionierten Hochschulabsolventin Franziska Linkerhand rückt Reimann eine neue Generation ins Zentrum der literarischen Aufmerksamkeit und lässt sie ihr moralisch-ethisches wie ästhetisches Ideal rigoros vertreten. Mir ging es vor allen Dingen im Buch darum, zu zeigen, wie man ein Mensch wird. Und außerdem ist es eine Streitschrift für den Städtebau. Nachdem, ich habe für mich immer das Motto nach dem Wort von Lewis Mumford, die Stadt ist die kostbarste Erfindung der Zivilisation, denn ihre Bedeutung für die Kultur eigentlich nur der Sprache gleichkommt. In einer Aufzeichnung aus dem Jahr 1969 liest die Autorin eine Szene aus dem Roman, in der Franziska Linkerhand mit ihrem Vorgesetzten Schafhäutlin diskutiert, der die begabte und hochmotivierte Architektin weit unter ihrem Niveau als Zeichnerin beschäftigt. Herr Schafhäutlin, ich möchte Sie etwas fragen. Sie zögerte. Er war rot geworden. Sie suchte nach einer Umschreibung für die Frage, die ihr eben noch einfach erschienen war. Ob es genügt, fragte er zurück. Was genügt? Das hier und alles. Sie stotterte ein wenig. Wie sie leben. Wie ein Tag vergeht und der nächste und ein Jahr. Ist es das, was sie sich vorgestellt haben, als sie anfingen? Er sah sie verständnislos an. Wo, in Neustadt? Ach nein, sagte sie unglücklich. In der Schule oder noch früher. Irgendwann, als ihnen bewusst wurde, dass sie jemand sind. Dass sie in die Welt gekommen sind und aus der Welt wieder weggehen werden. Nach einem Leben, das 60 oder 70 Jahre dauert. Falls nicht Krieg oder Krebs oder ein verrücktes Auto, also 70 Jahre im Glücksfall. Und als sie wussten, dass ihnen ein Leben gehört, was wollten sie daraus machen? Schafhäutlin schwieg, er sträubte sich gegen ein Gespräch, das zu nichts führt, dachte er, Zeitvertreib für Leute von 20 Jahren. Franziska lehnt an der Spinntür, sie blickt ihm auf den Mund. Sie gehen von einer falschen Voraussetzung aus, sagte Schafhäutlin nach einer Weile, in trockenem Ton, dabei froh, weil sie wartete. Nämlich, dass irgendjemand sein Leben gehört, wie ein Besitz, über den er beliebig verfügen kann. Sie existieren nicht für sich allein, sondern eine Gesellschaft. Für eine Gesellschaft, dürfen wir sagen, heute, seit wir seinen Staat geschaffen haben, in dem es möglich, ja erforderlich ist, die persönlichen mit den gesellschaftlichen Interessen in Übereinstimmung zu bringen. Ich dachte, wissen Sie, ich finde es schrecklich, dass man nur ein einziges unwiederholbares Leben hat. Ohne die kleinste Chance, noch einmal anders anzufangen, wenn man am Ende sieht, dass es verfehlt war. Da er nichts sagte, nur die Schultern hob, dachte sie, das kommt für ihn gar nicht in Frage, ein verfehltes Leben. Sie sagte nur noch zur Probe, Sie sind also zufrieden? Und bekam die erwartete Antwort, dass man nie zufrieden sein dürfe. Perfekt, sagte sie kalt. Sie schaltete ihre Arbeitslampe ab, sah sich im Zimmer um, übersah Schafhäutlin und ging. Er lief ihr über den Korridor nach. Sie drehte sich um, ihre Augen funkelten vor Zorn. Sie trauen mir nicht, sie trauen niemandem, vielleicht nicht mal sich selbst. Mit 30 Jahren schwimmt Reimann auf einer Woge des Erfolgs, was vor allem auf die Erzählungen Ankunft im Alltag und Die Geschwister zurückzuführen ist. Sie wird 1963 zum 6. Parteitag der SED eingeladen und in die Jugendkommission beim Zentralrat der Freien Deutschen Jugend berufen. Gestern Anruf vom Ministerium. Ich soll für den Band zum 70. Geburtstag von Ulbricht einen Beitrag schreiben. Ich kann's nicht und kann's nicht. 1000 Einladungen, völlig fertig. Ich breche in Tränen aus, wenn man mich nur anredet. Ich weiß nichts mehr, empfinde nur noch tiefe Unzufriedenheit und qualvolles Unbehagen. Angst mischt sich in die Euphorie über den literarischen Erfolg, der mit Verpflichtungen verknüpft ist, die ihr Einblick in Machtbereiche erlauben, von denen sie eigentlich nichts wissen will. Schwankend zwischen Faszination und Schrecken, Hingabe und Ekel, fragt sie sich schließlich, was das überhaupt ist, ein Politiker. In was für ein Abenteuer habe ich mich da eingelassen? Ein Blick in die Welt der Drahtzieher, die ich nicht verstehe und nicht verstehen will. Ich bin Schriftsteller, ich bin ein naiver Mensch und meinetwegen auch doof. Ich will auf meinem Boden bleiben, ich will die Augen zumachen vor denen da, aber ich kann es nicht mehr. Ich starre gebannt auf ein Schauspiel, in dem eine fremde Sprache gesprochen wird. Sind sie zynisch, sind sie nur hart, weil die Zeit, die Politik, Gott, was ist das, die hohe Politik, es verlangen? Weil sie furchtbare Erfahrungen gemacht haben, was ist die Macht? Sind die Mächtigen weise? Sind sie verderbt? Sind sie wirklich immer die Hartarbeitenden? Jetzt rege ich mich doch wieder auf und stehe da mit meinen 100 Fragen und Angst und einer brennenden Neugier, diese Menschen kennenzulernen. Diese ganze Schreiberei ist wirklich eine Art Wettlauf mit dem Tod, was man nicht wörtlich nehmen muss. Vielleicht lebt in jedem Menschen der Wunsch, sich selbst zu überdauern. Sei es durch ein Kind, sei es durch ein Werk. Und der bleibt auch, wenn man in ein Alter kommt, wo man begreift, man wird nie das schaffen, was man früher mal von sich erwartet, wenigstens erhofft hat. Da ist auch immer noch ein Fünkchen Hoffnung, man käme doch mal übers Mittelmaß hinaus. Dieses Geständnis macht Reimann 1967 der Freundin Irmgard Weinhofen. Sie stammt ebenfalls aus Burg und lebt seit 1963 in Amsterdam. An Pietschmann schreibt sie: Ich glaube manchmal, die Arbeit ist für mich eine Art Opium. Ich lebe in ihr ein Leben, das mir mein unglückseliger Charakter in der Wirklichkeit nicht gestattet. Ein Scheinleben, das mir sehr bewusst wird. Meine Heldin tut das, wofür ich selbst keine Kraft habe. Kein Mut, zu wenig Liebesfähigkeit. Sag das nicht weiter, es ist ein vernichtendes Urteil. Ich meine, was mich ein bisschen an ihr stört und damals gestört hat, ja, das ist halt ihre ungeheure Schreibseligkeit. Ja, also ich ununterbrochen immer zu sich entäußern, schriftlich. Ja. Manchmal finde ich es ekelhaft und manchmal finde ich es vorbildlich und nacheifernswert. Ja, das ist also... Ist nicht immer dasselbe Gefühl dieser Erscheinung gegenüber. Wir, also das heißt Brigitte und ich, haben uns über manchen anderen Zeitgenossen und Kollegen lustig gemacht. Und gesagt, ach, er kann wieder die Tinte nicht halten. Ja? Also dabei hatte sie selbst also so etwas davon, nicht? Jemand, der die Tinte nicht halten kann. Andererseits brauchte sie das auch einfach, glaube ich, zum Überleben. Freunde, Kollegen und selbst Reimanns Lebensgefährten haben Schwierigkeiten, mit dieser exzessiv gelebten Obsession umzugehen und bezeichnen sie mitunter als ein egoistisches Arbeitstier, als ein Monster. Das Schreiben bestimmt nicht nur alle Lebensbereiche, Schreiben ist Leben. Manchmal komme ich mir vor wie ein Anachronismus. Ich werde ja selbst nicht mehr mit mir fertig, wie soll es da ein anderer können? Ich fühle mich immer für jemanden verantwortlich und errege mich über all das Unrecht, das um mich geschieht, über das, was mir angetan wird. Ich hasse das Ausmaß an Dummheit, zu dem unsere Funktionäre fähig sind. Und wenn ich mit ihnen über Kunst sprechen muss, leide ich physisch. Sie sollen doch die Schnauze halten in Sachen, von denen sie nichts verstehen. 1969, ein Jahr nach dem Ausbruch der Krebserkrankung, die unzählige Torturen mit sich bringt und in ein Inferno der Schmerzen führt, spürt sie mitunter Hass gegen den eigenen Körper, der sie nun immer öfter vom Schreiben abhält. Reimann bezeichnet ihn als ein lästiges Gefäß. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, nur Gefühl und Gehirn zu sein. Ohne den Ballast von Muskeln, Nerven, Knochen, all das Zeug, das Schmerzen haben, sich verändern, bösartig werden kann. Ich hasse meinen Körper, der mir so viel Ungemach bereitet, diesen schwächlichen Körper, den meine ahnungslosen Verehrer eine schöne Figur nennen. Ja, eine Figur, eine Porzellanfigur, und zwar eine lädierte mit 100 Sprüngen und immer wieder mühsam gekittet. Bestärkt wird sie in ihrer kritischen Selbstanalyse, gerade was ihre Weiblichkeit betrifft, durch die Werke der französischen Existenzialistin Simone de Beauvoir, die sie ab 1963 aufmerksam liest. Ich lese Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht, und finde in ihrer Analyse bestürzt wieder, was mir täglich geschieht. Der Frau R. mit dem Mann K. und durchschaue, was uns verbindet und was uns trennt. Simone de Beauvoir schreibt: Wenn die Funktion als Weibchen nicht genügt, um die Frau zu definieren, und wenn wir es gleichfalls ablehnen, sie durch das ewig Weibliche zu erklären, aber doch andererseits zugestehen, dass es, vorläufig wenigstens, Frauen auf Erden gibt, so müssen wir uns doch wohl einmal die Frage stellen, was ist eine Frau? Bereits 1958, im Alter von 25 Jahren, hatte Reimann notiert: Warum zum Teufel bin ich nur eine Frau geworden? Ich bin verdammt, allein durch mein Geschlecht niemals eine Freundschaft zu finden, weil kein Mann imstande ist, die Seele vom Körper zu trennen. Weil nicht einer versteht, dass ich geliebt werden will um meines Geistes, meiner Begabung oder, um noch einmal das Wort zu gebrauchen, meiner Seele willen. Weil jeder erwartet, dass ich gute Gespräche, die Neigung eines geistreichen Mannes durch einen Beischlaf erkaufe. Es ist zum Kotzen. Simone de Beauvoir fragt nach den konkreten Existenzbedingungen der Geschlechter und akzeptiert weder biologische noch ideell-psychografische Definitionen des Weiblichen. 1970, nach der Lektüre des dritten Bandes der Memoiren »Der Lauf der Dinge«, ist sie von Beauvoirs Engagiertheit fasziniert, und dass sie die schriftstellerische Arbeit sowie das aktuelle politische Geschehen, es ist die Zeit des Algerienkrieges, wichtiger nimmt als sich selbst. Ihre Romanfigur Franziska Linkerhand trägt einige Charakterzüge, in denen sich diese Engagiertheit und Unbedingtheit wiederfindet. Nach einem Gespräch mit dem Chef des Architektenbüros Schafhäutlin, der die ungeduldige Architektin weit unter ihrem Ausbildungsniveau beschäftigt, drückt sich ihre Wut über die Ignoranz und intellektuelle Beschränktheit jener Realisten aus, deren persönliche Ausstrahlung die eines Computers ist. Als sie eine Viertelstunde später aus Schafhäutlins Büro zurückkam, war sie blass und wild, biss sich auf die Lippe und ging, die Daumen in den Gürtel gehakt, im Zimmer herum, wobei sie mit den Stiefelabsätzen aufstampfte. Wissen Sie, die alten Hasen, die seit 10 Jahren kein Buch gelesen haben, öden mich genauso an wie die albernen Frauenzimmer, die mit ihrer 4 in Mathematik kokettieren. Ich war die Beste in Mathematik. Und soviel ich weiß, hat meine Weiblichkeit nicht darunter gelitten. Und Rilke liebe ich auch. Reimann hat die literarische Moderne zu einer Zeit zur Kenntnis genommen, in der Franz Kafkas Entfremdungsparabeln von Seiten der Kulturpolitik in der DDR als dekadent verurteilt und aus dem Kanon des sozialistischen Realismus verbannt wurden. Ihre Tagebücher und Briefe, aber auch die Prosatexte sowie der Roman Franziska Linkerhand kennzeichnen die verzweifelte Suche, eigene ästhetische wie moralisch-ethische Maßstäbe zu entwickeln. Sie geben Auskunft darüber, wie schwer es ist, das eigene Sprachniveau gegen die öffentliche und von vielen Schriftstellerkollegen ängstlich verteidigte Gaunersprache abzugrenzen. Ihre Wut gegen das unausrottbare Preußentum und seine militante Sprache kulminiert in dem lakonischen Fazit: Jazz gleich Niggermusik. Der deutsche Arbeiter gleich der beste Arbeiter der Welt. Die Sprache der Presse, siehe LTI. Rassenwahn ersetzt durch Klassenwahn. Es gibt Beispiele, ich schwätze nicht ins Blaue. Moderne Malerei gleich entartete Kunst, alles wie gehabt. Im Zusammenhang mit dem 11. Plenum des ZK der SED, das 1965 eigentlich als ein Wirtschaftsplenum anberaumt war, aber durch den Selbstmord des Vorsitzenden der Planungskommission Erich Apel zu einer Kahlschlagdebatte der Kulturpolitik wurde, beklagt Reimann, in einem System zu leben, das den Schriftsteller wie die Künste überhaupt verachtet. Mein Land gefällt mir immer weniger. Das Gebell gegen die Schriftsteller hält an. Jeden Tag was Neues. Offene Briefe an Biermann, an Manfred Krug, der Bes Lyrik verteidigt hat. Die junge Welt schlägt einen Stürmerton an. Das sind rüde Rempeleien, wüste Denunziationen. Die Redakteure sind zu Dreckschleudern geworden, die Biermann alle möglichen Vergehen unterjubeln, von Pornografie bis zur Staatshetze. Die Schriftsteller sind schuld an der sittlichen Verrohung der Jugend. Destruktive Kunstwerke, brutale Darstellungen, westlicher Einfluss, Sexualorgien, weiß der Teufel was und natürlich die böse Lust am Zweifeln. Die Schriftsteller stehen meckernd abseits, während unsere braven Werktätigen den Sozialismus aufbauen. Der Staat zahlt und die Schriftsteller bla bla bla. Es ist zum Kotzen. Jetzt sind wir ganz unten. Der Volkszorn wird auf uns gelenkt, uralter Instinkt geweckt. Um den Verleumdungskampagnen zu entkommen, stürzt sie sich wie gewohnt in die Schreibarbeit. Mit dem Wissen, dass im Erschaffen von literarischen Figuren und Fiktionalität abgrundtiefe Einsamkeit lauert, aber auch die Möglichkeit, in eine Parallelwelt abzutauchen, die jenseits der tatsächlichen existiert. Wie meine Franziska. Oder schlüpfe ich schreibend in ihre Haut, die beharrlich immer wieder, sich erinnernd, in ihre Kindheit zurückkehrt? Manchmal, wenn ich mein Manuskript lese, erkenne ich mit einer Art Erschrecken, wie tief diese Sehnsucht nach Schutz in mir ist, beinahe Sucht. Die Augen zumachen vor dieser Welt, in der ich mich nicht zurechtfinde. Ein halber Mensch, eine halbierte Frau. Das Entsetzen morgens beim Aufwachen. Ich träume jede Nacht von der Zerstückelung. Und abends, wenn ich mich ausziehe, dieses Gefühl von Fremdheit. Ich sehe ohne Schrecken die Narbe. Das bin ich nicht. Das kann nicht gerade mir zugestoßen sein. Mit der todbringenden Krebserkrankung wächst die Angst, den Roman Franziska Linkerhand nicht mehr vollenden zu können. Im Februar 1972 schreibt sie an Christa Wolf, mit der sie seit einer gemeinsamen Moskau-Reise befreundet ist. Ich will dieses Buch zu Ende schreiben. Schreckliche Quälerei. Immer nur ein paar Zeilen am Tag. Teils aus Versagensangst, teils aus Gewissensgründen. Jetzt schreibe ich, fast hätte ich gesagt, ohne Kompromisse. Stimmt aber nicht. Die Selbstzensur funktioniert noch. Leb wohl, Ben. Wenn du den Brief findest, werde ich auf der Straße nach N sein, vielleicht nahe der Brücke und Friedhof. Ben, und streckt mir das Herz, stockte der Atem, wollte der Stift aus gelähmter Hand. Plötzlich fiel mir wieder ein, warum ich dir schreibe, einen Abschiedsbrief nach Vorlage. Wenn du diesen Brief findest, Zettel eines Selbstmörders. Und wirklich scheint mir jetzt während des Schreibens, als müsste mein Leben stillstehen in dem Augenblick, wenn ich das Kuvert verschließe. Oder als gäbe es seit diesem Tag, an dem ich abreise, nur noch Arbeit und Arbeit als vergeblichen Versuch, eine schreckliche Leere auszufüllen. Ich habe nicht mein Buch geschrieben, um es in das Maul dieser Häuserfabrik von N zu werfen und zermalmen zu lassen. Es muss sie geben, die kluge Synthese zwischen heute und morgen, zwischen tristen Blockbau und heiter lebendiger Straße, zwischen dem Notwendigen und dem Schönen. Und ich bin ihr auf der Spur, hochmütig und ach, wie oft zaghaft. Und eines Tages werde ich sie finden. Ich bin in einem Haushalt ohne Bücher aufgewachsen. Was meine Eltern und ich miteinander zu verhandeln hatten, bewältigten wir mit einem Sprachschatz von etwa 500 Worten. Bis zu meinem 13. Lebensjahr war mir unvorstellbar, dass die Geheimnisse der Welt auch in Worten ausgedrückt werden könnten. Ich vermutete die Nachrichten über diese Geheimnisse nur in der Musik. Denn der Zufall hatte zwischen die Möbel der guten Stube ein Klavier gestellt. Meine Mutter hatte es mit in die Ehe gebracht und spielte drauf. Der fehlenden Ausbildung wegen natürlich mangelhaft, aber mit gutem Geschmack. Ich bewunderte meine Mutter und sie erwürgte beim Verdiener, meinem Vater, dessen Lokfahrerei ich auch bewunderte, die Genehmigung für Klavierunterricht. Da außer einem Radio, auf dessen Skala mein Vater die erreichbaren Sender mit zwei Bleistiftstrichen angezeigt hatte, keine Unterhaltungsquelle erreichbar war, wurde das Klavier mein Unterhalter. Heute steht es mir im Rücken, wenn ich am Schreibtisch sitze. Irmtraut Morgners Schreibtisch steht in Ost-Berlin, wo sie seit 1958 als freie Schriftstellerin lebt. An diesem Tisch entsteht ihr literarisches Werk, dessen Zentrum ein Romanprojekt bildet, das unter der Bezeichnung Salman-Trilogie in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Dazu gehören der 1974 erschienene Roman »Leben und Abenteuer der Troubadoura Beatrice« nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura, Amanda, ein Hexenroman von 1983, sowie ein aus dem Nachlass rekonstruierter Roman in Fragmenten, der seit 1998 unter dem Titel »Das heroische Testament« bekannt ist. Irmtraut Morgner konnte ihr Vorhaben nicht mehr vollenden. 1933 in Chemnitz geboren, starb sie am 6. Mai 1990 im Alter von nur 57 Jahren an Krebs. Bei Kriegsende ist Morgener 12 Jahre alt. Es grenzt für sie an ein Wunder, dem faschistischen Terror tatsächlich entkommen zu sein. Es erschien mir wirklich, als ob die Welt auf dem Kopf stünde. Und es war ein ungeheures Gefühl, kaum zu glauben, dass man das überlebt hatte. Das Wunderbarste an der Sache war, sich in den Arm zu zwingen und zu sagen, ich habe es überlebt. Weil eigentlich alles so aussah, dass man das nicht überlebte. Was für Glückspilze! Und das Gefühl war, alles, was noch kommen kann, kann nur besser werden. Und das sichere Gefühl vor allen Dingen, das war der letzte Krieg. Morgners Mutter arbeitet als Schneiderin. Der Vater ist Lokführer. Die Eltern lassen dem Einzelkind viel Freiraum. Was sie von ihnen lernt, ist Freundlichkeit, Verlässlichkeit und Selbstvertrauen. Was mir an meinen Eltern als Vorgabe auf dem Weg mitgegeben wurde, das ist, eine merkwürdige Fähigkeit, aus allem was zu machen. Dass man auch das Geringste für irgendetwas gebrauchen kann, dass sie sich so ungeheuer zu helfen wussten. Das ist es vielleicht, was sie mir sozusagen mitgegeben haben. Das ist eine bestimmte Art von Schöpferischen, was gar nicht unbedingt denkerisch ist. Diese Selbsthelferart. Wer Lokomotiven, Sicherheitsschlösser und andere Wunderwerke bauen, reparieren und bedienen will, braucht eine ruhige Hand, einen kühlen Kopf und Fleiß. Überschwang und Trägheit stören bei solcher Arbeit. Auch zu weitläufiges Nachdenken, das mein Vater Spintisieren nannte. Leute, die tüfteln konnten, nannte er klug. Wer mehr mit seinem Kopf anstellte, galt als neunmal klug und wurde der Gruppe der Sonderlinge zugerechnet, die Johann Salmann als Missbildungen empfand. Die Entlarvung der Begabtentheorie, die in den Nachkriegsjahren die Gemüter erhitzte, wertete er als endliche Bestätigung seines gesunden Menschenverstandes. Der Kult des gesunden Menschenverstandes half mir, die Ausdruckszensur 5 unter meinen Aufsätzen als reaktionäre Bewertung meiner proletarischen Herkunft zu verstehen. Die Deutschlehrerin nannte ich Babelise. In der autobiografischen Erzählung Der Koffer oder Faust in der Küche, die als 32. Kapitel auch Teil des Amanda-Romans ist, findet die Tatsache, dass ein Kind alle möglichen Handarbeiten erlernt, Klöppeln, was im Erzgebirge nicht ungewöhnlich ist, Tischlern und Schlossern, in einem humorvoll-satirischen Ton seine Literarisierung. Vom Faszinosum des väterlichen Lokführerdaseins, der noch eine alte Dampflokomotive betreibt, ist in diesem Text allerdings nichts zu lesen. Und mein Vater nahm mich, als ich so 4 Jahre war, mit zum ersten Mal mit ins Heizhaus. Und ich muss sagen, das hat mich ungeheuer fasziniert. Und ich spielte auch viel lieber mit Eisenbahn und so. Natürlich hatte ich keine, sondern ich musste da irgendwelche Jungs mich zu Freunden machen, damit ich mal damit spielen konnte. Und ich ging über alle Maßen gerne mit meinem Vater ins Heizhaus, durfte auch auf die Loks gehen, unter die Loks kriechen und so weiter. Also das war schon eine ungeheure Welt und ich nahm mir vor, Lokführer zu werden. Obwohl ich gleichzeitig wusste, dass ich ein Mädchen bin und dass es eigentlich nicht geht, aber vielleicht in der Art war der Wunsch, es irgendwie doch zu kriegen, vielleicht sogar so, wie man sagt, also alle Menschen sterben, aber ich vielleicht nicht. So schlägt man sich ja doch durchs Leben. Und ich sagte mir, also gut, also für eine Frau Lokführer ist ganz ausgeschlossen, aber für mich vielleicht nicht. Vielleicht war diese Art von Querköpfigkeit wirklich die einzige Vorgabe, die ich hatte, um eine Schriftstellerin zu werden. Dass die Rätsel des Lebens auch anders, zum Beispiel mit Hilfe der Sprache, gelöst werden können, kommt ihr lange Zeit nicht in den Sinn. Bis sie eines Tages eine bahnbrechende Entdeckung macht. Das war 1945, als ich einen kleinen Koffer erbeutet habe von einem entfernten Verwandten. In dem kleinen Koffer waren Reklamhefte. Klassische deutsche Literatur, Goethe, Schiller, Hölderlin, Lessing und sowas alles. Und ich habe das also mit 11, 12 Jahren durchgeschwartet. Und es war ein Bildungsschock und es war ein Naturereignis geradezu für mich. Ich war erschüttert, was Worte sein können, wenn ich mich erinnere, wie ich die Räuber gelesen habe oder wie ich in Faust, 11, 12 Jahren, wie ich das gelesen habe. Und das ist eigentlich ein Erlebnis, das mir unvergesslich ist. Und auch die Beziehung zur klassischen deutschen Literatur ist etwa gleich geblieben. Also alles, was dann hinterher kam an Universität und Schule, konnte mich davon nicht abbringen. Ab 1952 studiert Morgener Germanistik und Literaturwissenschaft an der Leipziger Universität und besucht Vorlesungen bei dem Literatur- und Musikwissenschaftler Hans Meyer im legendären Hörsaal 40. An der Universität, das weiß ich noch, die erste Vorlesung, die Hans Meyer gehalten hat, war über den Gegenstand. Also ich habe Germanistik studiert und er hat gesagt, hier handelt es sich nicht allein darum, dass man intelligent sein muss. Hier wird ein Gegenstand verhandelt, wo Intelligenz allein nicht reicht, sondern man muss eine bestimmte Begabung dafür haben. Die hat man oder man hat sie nicht. In dieser ersten Vorlesung habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich glaube, ich muss gehen. Diese sehr guten Jahre an der Leipziger Universität, die habe ich doch so erlebt, also Literatur, Wissenschaft, das ist Umgang mit heiligen Worten. Es wäre mir im Traum nicht eingefallen, den Entschluss zu fassen, etwa heilige Worte verfassen zu können. Als ich dann an die Zeitschrift für Neue Deutsche Literatur kam, das war ein Schlüsselerlebnis sozusagen. Ich kriegte also alle eingesandten Manuskripte. Da merkte ich, also es wird viel eingesandt, was auch mit Wasser gekocht ist. Und ich beschloss, etwas mit Wasser gekochtes vielleicht schreiben zu wollen, denn Lust hatte ich dazu. Zwei Jahre, von 1956 bis 1958, arbeitet Morgner als Redaktionsassistentin bei der Zeitschrift Neue Deutsche Literatur, die vom DDR-Schriftstellerverband herausgegeben wird. Dann entschließt sie sich zu einer freien Existenz als Schriftstellerin und debütiert bereits ein Jahr darauf mit der Erzählung »Das Signal steht auf Fahrt«. 1962 folgt das Buch »Ein Haus am Rande der Stadt«. Doch erst mit dem Roman »Hochzeit in Konstantinopel«, der 1968 erscheint, beginnt die literarische Karriere der jungen Autorin. Ich habe zwei Bücher geschrieben, die ich nicht zu meinen Büchern direkt rechne, sondern das brauchte ich, um mich frei zu schreiben. Ich musste einfach vergessen, was ich alles an der Universität gelernt hatte zunächst, denn das hätte mich einfach davon abgehalten, auch nur ein einziges Wort zu Papier zu bringen. Ich wusste ganz genau, das hat der viel besser gemacht und das hat der viel besser gemacht. Ich musste so schreiben, als ob ich überhaupt die Literatur gar nicht kennte. Noch bevor Hochzeit in Konstantinopel den literarischen Durchbruch bringt, entsteht zwischen 1963 und 1965 ein Manuskript, das 1965 von der Zensurbehörde der DDR für eine Publikation abgelehnt wird, danach verloren scheint und erst 2 Jahre nach Morgeners Tod aus dem Nachlass rekonstruiert wird. 1992 kann es endlich unter dem Titel »Rumba auf einen Herbst« erscheinen. Es ist Morgeners erstes Buch, von dem sie sagt, dass sie es wirklich schreiben musste. Der Vietnamkrieg, die Stationierung sowjetischer Atomwaffen auf Kuba im Herbst 1962 und die Gefahren des Kalten Krieges stellen eine erneute Bedrohung des Weltfriedens dar. Die wunderbare Erfahrung, 1945 einer Todesmaschinerie entronnen zu sein, wird durch diese Ereignisse schmerzhaft eingedunkelt. Als Schreibende fühlt sie sich in einer extremen Situation. Rumba auf einen Herbst liegt die Angst vor einer globalen Atomkriegsgefahr zugrunde. Grundiert von wilden Rumba- und Jazzrhythmen setzt sich der Roman wie eine Sonate aus verschiedenen Themen mit Variationen zusammen. Erzählt werden die Ehe- und Liebesgeschichten zweier Familien, deren Privatheit von den politischen Ereignissen vehement bedroht wird. Bevor das Manuskript auf den Fluren der kulturpolitischen Zensurbehörde verloren geht, gerät es in die Denunziationskampagnen des 11. Plenums des ZK der SED, wo viel vom Kampf gegen die Widerstandsnester des Individualismus in den Künsten die Rede ist. Ein Buch des enthemmten Individualismus und skeptizistisch durch und durch bis zum Nihilismus. Ich beneide den Immigranten Ovid. Man müsste seine Koffer packen und abhauen und in einer menschlicheren Gegend arbeitend abwarten, bis die Schlachterei vorbei ist. Aber die Zäune sind zu hoch. Ich muss raus aus diesem Labyrinth, ich muss arbeiten. Für Morgner ist die Aggressivität, mit der die Debatten geführt werden, Ausdruck einer intellektuellen Feindlichkeit, die von den kulturpolitischen Instanzen forciert wird. Pogromstimmung in den Zeitungen. Eine neue Kampagne gegen die Schriftsteller ist im Gange. In diesem Land waren die Künstler nie an der Macht. Man betrachtet sie stets mit Misstrauen und Antipathie. Wir, das heißt ich und meine hiesigen Freunde im Geiste, haben alle Abstinenzerscheinungen, strecken die Arme aus nach einem Land, das sie abhakt. Den Kopf sollte man uns abhacken, denn er ist zu viel. Seit etwa 15 Jahren begleitet mich ein Lied. Weniger unterhaltend, mehr drängend, bedrängend. Geschrieben hat es ein provenzalischer Troubadour des 12. Jahrhunderts, aber weiblichen Geschlechts. Ich begegnete dem Lied zuerst ohne Musik. Der Text der mittelalterlichen Dichterin Comtesse de Dia befähigte mich je zur Verwunderung über die Tatsache, dass es heute nicht viel mehr weibliche Troubadoure gibt als vor 800 Jahren. Und er verwickelte mich in ein Romanunternehmen, das sich zur Trilogie auswuchs. Die kurze Vita überliefert, dass Beatriz de Dia die Gattin von Herrn Guillaume de Poitiers war, eine schöne und edle Dame. Sie verliebte sich in Herrn Rambaud de Renga und dichtete auf ihn viele schöne und gute Lieder, von denen wenige in Sammlungen altprovenzalischer Troubadour-Lyrik nachzulesen sind. Die wenigen Troubadour-Handschriften, die Noten enthalten, überliefern nur ein melodisches Schema für das Gedicht und spärliche Auskunft über dessen rhythmische Gestaltung. Vasos per nullia captenensa. Die mittelalterliche Comtesse de Dia wird in Morgners Romantrilogie in Gestalt der Tobadora Beatrice zur zentralen Figur und trotz widriger Umstände zu einer Utopieträgerin. Mit sanfter Stimme warnt sie in ihren Kanzonen nicht nur vor männlichem Hochmut, sie verkündet auch einen der schönsten literarischen Utopien. Die eines friedensfähigen, liebenden Menschengeschlechts, das weder patriarchalisch noch matriarchalisch, sondern menschlich ist. In dem 1984 entstandenen Text »Der Schöne und das Tier«, der als das letzte Kapitel des dritten Romans ihrer Salman-Trilogie gedacht war, klingt diese Utopie in Form einer mittelalterlich klingenden Poesie an. Das Schlusskapitel wurde 1991 als Einzelpublikation aus dem Nachlass veröffentlicht. Die Autorin ließ daraus in einer Aufnahme aus dem Jahr 1985. Der wirkliche Troubadour Rimbaud, der nicht der Wirklichkeit entsprach, war über allem Maßen schön. Ein friedliches Wesen, das Geduld aufbringen konnte, über sich lachen, verlieren, mit Kindern spielen, zuhören, lieben, nicht nur Männer oder sich, nicht nur sich im Anderen, sondern auch den Anderen oder sogar den Anderen in sich. Selbst seine eigenen Kinder, 9 an der Zahl, behandelt er konsequent als kleine Menschen, nicht als Besitz, Beweisstücke von Potenz oder Schmusgeräte auf Abruf. Er brachte ihnen nicht Wallungen, sondern stete unerschöpfbare Zuneigung entgegen. Einmal sprach er im Rittersaal mit ähnlichen Worten beiseite: Unser einer wundert sich jetzt schon mal, aber wir werden uns noch viel mehr wundern und noch ganz anders, hoffe ich, denn es ist kein Ende abzusehen. Uns steht kein langweiliges Leben bevor, wenn die Damen erst tun wollen, was sie tun wollen, nicht was sie tun sollen. Was werden sie als Menschen sagen über die Männer, nicht als Bilder, die sich die Männer von ihnen gemacht haben? Was wird geschehen, wenn sie äußern, was sie fühlen, nicht was zu fühlen wir von ihnen erwarten? Neulich sagte die Gattin eines Dichters, von Frauen wären keine Liebesgedichte zu lesen. Die Gattin hat recht. Nur wenige Damen möchten ihren Ruf dem Geruch der Abnormität preisgeben. Frauen ohne unterdrücktes Liebesleben gelten als krank, in Klammern Nymphoman. Männer solcher Art gelten als gesund, in Klammern kerngesund. Kann sein, wir werden eines Wintertags nicht mehr in die Influenza flüchten müssen, um mal schwach sein zu dürfen. Kann sein, wir gestatten uns eines Tages nicht nur beim Meerrettichessen eine Träne. Ach, einmal den Hof gemacht kriegen. Ich hatte diese Worte Rimbauds in meinem ersten Leben laut wiederholt, auf das alle Höflinge sie hören konnten. Da erklärte mein Gemahl, Guillaume von Poitiers, meinen Geist für krank und führte mich aus dem Saal und hielt mich fortan in der Kemenate gefangen. Vom Verdacht der Ketzerei bewahrte mich damals mein Stand. Heute bin ich vogelfrei. Und der Traum vom wirklichen Rimbaud, der nicht der Wirklichkeit entsprach, ist passé, bevor er gelebt werden konnte. Nicht nur die weiblichen Troubadoure, sondern auch deren besingenswerte Phänomene sind aus der Mode. Da die Kanzonen der Beatrice de Dia ungehört in der mittelalterlichen Männerwelt verhallen und sie zudem um ihr Leben fürchten muss, beendet Morgner mit resoluter Erzählgeste das Dasein der Troubadoura auf Erden, bevor der Krieg die höfische Kultur und damit auch die provenzalische Dichtung vernichtet. Beatrice wird gerettet durch die Literatur. Mit Hilfe Persephones, der Göttin der Unterwelt, versetzt die Autorin die Troubadour-Figur in einen 810 Jahre anhaltenden Tiefschlaf, in der Hoffnung, ihre Stimme würde in einer anderen, besseren Zeit doch noch benötigt werden. Beatrice de Dia war aus der Geschichte ausgetreten, hatte die Objektrolle abgeworfen und sich mit ihren Liedern zum Subjekt gesetzt. Eine Grenzüberschreiterin, eine Ketzerin. Bereits nach 808 Jahren, im Frühling 1968, wird Beatrice durch Sprengarbeiten jäh aus dem Schlaf gerissen und in den ersten Teil der Salman-Trilogie hineingeschleudert. Mit 700 Seiten eröffnet der Roman Leben und Abenteuer der Troubadoura Beatrice nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura 1974 Morgners literarisches Opus Magnum. Als ich den ersten Band begonnen hatte, hatte ich gedacht, ich würde ein schlankes Buch schreiben. Und im Verlauf der Arbeit merkte ich, dass es ein ungeheurer Stoff ist, weder dichterisch noch denkerisch angefasst, überhaupt noch nicht bearbeitet. Es ist eine ungeheure Herausforderung, macht ganz viel Kopfzerbrechen, gibt keine Vorarbeiten, muss alles selber machen. Und als ich das Buch beendet hatte, merkte ich, hatte eigentlich noch gar nicht angefangen. Und dann stand eben die Frage, mache ich hier einen Punkt oder begebe ich mich in das ungeheure Unternehmen, von dem ich doch weiß, dass ein Buch, je größer es wird, desto dann wächst die Anstrengung exponentiell. Also das alles zusammenzuhalten. Wage ich es oder nicht, höre ich auf Goethe, der immer gesagt hat, man sollte von solchen großen Unternehmungen die Finger lassen, weil sie sehr ungesund sind. Also weil man sich, wenn man sich im Hauptgriff vertut, alle Anstrengungen eigentlich irgendwie umsonst sind. Und kleine Stücke zu schreiben, ist viel gesünder. Man kann sowas nur in einem bestimmten Alter machen. Zu jung ist man im weitesten Sinne zu dumm. Also auch, was das Handwerk oder was dichterisch Lebenserfahrung alles betrifft. Und zu spät kann man es physisch nicht mehr durchhalten. Doch auch nach einem 800-jährigen Tiefschlaf ist Troubadoura Beatrice nicht willkommen. Sie wird ausgeraubt und vergewaltigt, gerät in ein Bordell und schließlich in die Pariser Studentenunruhen. Reichlich desillusioniert und überzeugt davon, umsonst die Zeit verschlafen zu haben, hört sie in Paris von der Existenz eines neu gegründeten Staates. Dieser Arbeiter- und Bauernstaat DDR würde neben der Gleichheit aller Rassen und Nationalitäten vor allem die Gleichberechtigung der Geschlechter auf allen Gebieten des Staats-, Wirtschafts- und Kulturlebens garantieren und so für Frauen das gelobte Land sein. Beatrice macht sich auf in die DDR und hat Vorstellungen von einem Paradies, weil es überhaupt ein Mensch ist, der eigentlich immer das Ganze will und der idealische Zustände so fürchterlich herbeisehnt, dass er eigentlich nicht sich damit abfinden kann, dass sie noch nicht bestehen können. Sie sucht auf dieser Welt heute schon das Paradies und das findet sie natürlich nicht. Mit Beatrice de Dia steht eine historische Figur im Zentrum der vielschichtigen Handlung, die als weiblicher Troubadour ein Paradox darstellt. Ausgestattet mit viel Schönheit und reichlich Talent, besingt die verheiratete Frau nicht nur ihren Geliebten, also ein männliches Du, sondern auch eine Welt, in der die kultische Liebesverehrung allein Sache der Männer ist. Indem Beatrice sich selbstbestimmt als Individuum äußert und statt der gewohnten Minnelieder leidenschaftliche Liebesgesänge dichtet, befreit sie sich aus einer jahrtausendealten Passivität. Für Morgner gehört sie damit zu einem Ketzerpotenzial, das zu jeder Zeit und in jeder Gesellschaft zwar dringend benötigt, doch meistens verfolgt wird. Hexen im weitesten Sinne, das ist die weibliche Variante vom Ketzer. Und was ist denn der Ketzer? Der Ketzer, das ist einer, der über das Mögliche von übermorgen nachdenkt. Und der zu seiner Zeit einfach als störend empfunden wird, als ein Unding und später als weiser. Also die Hexen, das sind die weiblichen Ketzer, die auch über das Mögliche von übermorgen nachdenken oder sich entsprechend verhalten. Und in diesem Sinne ist ja Troubadoura Beatrice eine Ketzerin. Hat auch was Hexisches, grenzüberschreitend eben. Und insofern ist eigentlich auch schon der erste Roman Troubadoura Beatrice ein Hexenroman. Das ist auch eine historische Persönlichkeit gewesen, die etwas zu ihrer Zeit machte, das einfach unmöglich war, ein Unding. Und heute sehen wir es mit großer Bewunderung. Ich würde sagen, der Reichtum jeden Landes bestand immer darin, reichlich Hexen und Ketzer zu haben. Also bisher konnte man mit den Hexen nichts anfangen, aber mit den Ketzern konnte man immer sehr viel anfangen. Also mit Thomas Münzer und solchen Leuten. Und eigentlich auch alle Denker und alle Wissenschaftler, Giordano Bruno oder Galilei oder Kopernikus, alle Leute, die etwas Großartiges gedacht haben, oder Goethe, waren natürlich alle Ketzer zu ihrer Zeit. Als ketzerische Tat muss auch Morgners Schreiben verstanden werden. Sie macht auf Leerstellen im historischen Denken aufmerksam und schreibt die Geschichte vielfach um. In einem klugen Wechselspiel zwischen historischen Fakten, Wunschbildern und neuartiger Legendenbildung entfaltet Morgner ihre poetische Idee, die in der deutschsprachigen Literatur bis heute ohne Nachfolge ist. In diesem vielschichtigen Prozess hat die Figur der Troubadoura Beatrice zwei Arbeiten zu verrichten. Einmal, dass mit ihr eine gewisse Verfremdung erzielt werden kann, das Wundern sozusagen erleichtert werden kann, aber auch, dass es eben prinzipiell heute nicht viel mehr weibliche Troubadoure gibt als vor 800 Jahren und dass diese Figur eigentlich persönlich die Geschichte in das Buch einbringt, weil ich ja glaube, dass nicht nur geschriebene Geschichte Geschichte ist, sondern dass auch die Frauen, die eigentlich geschichtslos gemacht wurden, die man expropriiert hat von der Geschichte, Geschichte gemacht haben, nur sie wurden nicht als würdig befunden, aufgezeichnet zu werden in den Geschichtsbüchern. Was die Sklaven geschafft haben, das ist anonym geblieben, aber man kann sie zum Teil heute noch sehen, in den großen Bauwerken zum Beispiel. Aber die Arbeit der Sklaven, das heißt der Frauen der Sklaven, die ist unsichtbar geblieben. Aber das heißt doch nicht, dass sie nicht Geschichte gemacht haben. Und ich glaube überhaupt, der denkerische Fanatismus, der also große Leistungen hervorgebracht hat in Wissenschaft, Kultur und so weiter, das heißt also eine Arbeit, wo der Mann abgeschirmt von den Alltäglichkeiten forschen konnte, die war eigentlich nur möglich, wenn er eine Dienerin hatte, die seine Persönlichkeit so gut kannte, dass sie anempfinden genau wusste, was er jetzt braucht. Wie die griechische Kultur auf der Sklavenhaltergesellschaft gründete, so gründete eigentlich bisher Kultur auf der Frauenhaltergesellschaft. Um die Erzählperspektive erweitern zu können, stellt Morgner der Troubadoura als Gefährtin die recht bodenständige Laura Salmann zur Seite. Als berufstätige Frau, alleinerziehende Mutter und Geliebte verkörpert Laura die Schwierigkeiten einer weiblichen Existenz im DDR-Alltag der 1970er Jahre. Sie agiert als Sinnbild für die gesellschaftlichen Anforderungen und Möglichkeiten, aber auch Beschränkungen, und spiegelt Morgners eigene Situation als Schriftstellerin und Mutter wider. Denn 1967 wird ihr Sohn David geboren. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass einem nichts geschenkt wird, wenn man etwas will. Und dass jahrtausende alte Sitten sich nicht ändern lassen durch Gesetze, durch Verordnungen, sondern das ist ein Wachstumsprozess, eine schöpferische Arbeit einer Gesellschaft und jedes Einzelnen, die vor allen Dingen in der intimeren Sphäre stattfindet. Dieses Nebeneinander her von der schöpferischen Arbeit und einem Haushalt führen, das ist eine harte Sache, die unerhörtes Training verlangt. Und wenn man sie nicht gewöhnt ist, so bedeutet es, dass man überhaupt zu keinem schöpferischen Arbeit kommt. Die in Ost-Berlin lebende Laura erscheint als der Prototyp einer sozialistischen Frau zwischen Elbe und Oder. Ihr wird viel Improvisationstalent und Fantasie abverlangt, um das tägliche Arbeitspensum, Beruf, Familie, Haushalt zu bewältigen. Also, eigentlich ist unser Staat in einer gewissen Weise ein Frauenstaat, was die Bewältigung der anfallenden Arbeit betrifft. Ich muss sagen, dass das als Hintergrund vielleicht für meinen Roman eine bestimmte Rolle spielt, weil da lauter ziemlich aktive Frauengestalten drin vorkommen. Das hat sicherlich diesen Grund, dass ich dieses Gefühl habe, wir schmeißen den Laden ganz gut. Aufgrund dieser Fähigkeiten ist Laura als Spielfrau für die inzwischen 843 Jahre alte Troubadoura Beatrice besonders geeignet. Beide begründen eine in der Geschichte bislang unbekannte Arbeits- und Produktionsgemeinschaft. Laura, die sich unter Spielfrau nichts Genaues vorstellen konnte, vermutete ein Dienstleistungsgesuch in Richtung Aufwartung, Babysitter, wodurch ihr Überschwang jäh gedämpft wurde. Sie hielt deshalb folgende grundsätzliche Erklärung für angebracht. Erstens soll jeder Mensch, gleich welchen Geschlechts, seinen Dreck selber wegräumen. Und zweitens ist Triebwagenfahren nicht meine Beschäftigung, sondern mein Beruf. Wunderbar, entgegnete Beatrice. Sesshafte Menschen sind für Spielmannsberufe ungeeignet. Sie versuchte Laura zu überzeugen, dass die angebotene Arbeit leicht wäre, da Dichten nicht verlangt würde. Früher hätten die Spielleute zwar bekanntlich viele Texte selber verfasst, Lieder, Märchen, ganze Epen, Dichten besorge sie aber garantiert allein. Ihr wäre mit Lautenspiel etwas Interpretation und gewissen organisatorischen Beihilfen gedient. Die Auskünfte zerstreuten Lauras Verdacht und stimmten sie versöhnlich, jedoch nicht um. Beatrice konnte sich die derzeitige Unüblichkeit des Berufs nur mit Arbeitskräftemangel erklären. Mit der Spielfrau greift Morgner ein bekanntes literarisches Motiv auf und schreibt es um. Während der männliche Troubadour und sein Spielmann eine bekannte klassische Hierarchie bilden, können Beatrice und Laura auf keine weiblichen Vorbilder zurückgreifen. Morgner kreiert einen weiblichen Gegenentwurf. Das Paar liefert der Autorin damit jenen notwendigen Erzählraum, um den Eintritt der Frau in die Geschichte beispielhaft veranschaulichen zu können. Obwohl sie ungleich sind, bilden Beatrice und Laura keine Notgemeinschaft. Ihr ungewöhnliches Arbeits- und Lebensverhältnis wird nicht durch soziale Konflikte belastet. In der Tatsache, dass Beatrice durch ihre Lebensgeschichte den flexiblen Part darstellt und aufgrund ihres Alters eine historische Erfahrung besitzt, Laura dagegen ein irdisches Dasein verkörpert, das durch die realen DDR-Grenzen eine zusätzliche räumliche Einschränkung erfährt, sieht die Autorin ein mächtiges kreatives Potenzial. Morgner setzt in ihren Texten auf eine ketzerisch hochgemute und aufsässige Form des Sprechens. Angesichts ökonomischer und ökologischer Katastrophen und zunehmender Kriegsgefahr begründet sie eine Ästhetik des Lachens, die primär den weiblichen Figuren zugestanden wird. Da ihre Lust, Schmerz und Angstschreie oft überhört werden, steckt in dieser offensiven Artikulationsform eine kraftvolle Widerständigkeit, die irritiert und provoziert, aber auch Angst einflößt. 1989 wurde Morgners einzigartige Kunst im Umgang mit den Spielarten des Komischen und der Groteske mit dem Literaturpreis für grotesken Humor geehrt. Für sie ist das Lachen ein Lebenselixier, um in einer Welt, die von Militärmaschinerie starrt und erstarrt, überleben zu können. Ich glaube, über sehr ernste Gegenstände sehr ernst sprechen zu wollen, führt zu Schweigen. Sehr ernste Gegenstände lassen sich nur mit Humor bereden, weil sie überfordern. Gelächter ist was sehr Ernstes. In der mittelalterlichen Karnevalskultur gibt es eine Tradition, dass man die Popanze des Schreckens mit Gelächter angeht, um sie und das betreffe uns, um sie bekämpfen zu können. Denn wenn wir uns von den übergroßen Gefahren lähmen lassen, sind wir eigentlich schon mundtot gerüstet. An sich erscheint es ja absurd, dass gegen eine so ungeheuerlich ernste Sache auch Gelächter eingesetzt wird. Es erscheint sozusagen von der Tradition her als ungemäß. Und ich finde, der schwarze Humor, das ist was sehr Gemäßes für unsere Zeit. Im Trubadora-Roman findet sich die Episode Kaffee verkehrt, die von Laura als zu wahr bezeichnet wird, um wahr sein zu können. In der Umkehrung einer recht alltäglichen Situation analysiert Morgener das Rollenverhalten der Geschlechter in einem humorvoll ernsten Ton. Die Autorin liest Kaffee verkehrt in einer Aufnahme von 1976. Kaffee verkehrt. Als neulich unsere Frauenbrigade im Espresso am Alex Kapuziner trank, betrat ein Mann das Etablissement, der meinen Augen wohltat. Ich pfiff also eine Tonleiter rauf und runter und sah mir den Herrn an, auch rauf und runter. Als er an unserem Tisch vorbeiging, sagte ich: Donnerwetter. Dann unterhielt sich unsere Brigade über seine Füße, denen Socken fehlten. Den Teilchenumfang schätzten wir auf 70, Alter auf 32. Das Exquisithemd zeichnete die Schulterblätter ab, was auf Hagerkeit schließen ließ. Schmale Schädelform mit rausragenden Ohren, stumpfes Haar, das irgendein hinterwäldlerischer Friseur im Nacken rasiert hatte, wodurch die Perücke nicht bis zum Hemdkragen reichte, was meine Spezialität ist. Wegen schlechter Haltung der schönen Schultern riet ich zu Rudersport. Da der Herr in der Ecke des Lokals Platz genommen hatte, mussten wir sehr laut sprechen. Ich ließ ihm und mir einen doppelten Wodka servieren und prostete ihm zu, als er der Bedienung ein Versehen anlasten wollte. Später ging ich zu seinem Tisch, entschuldigte mich, sagte, dass wir uns von irgendwoher kennen müssten und besetzte den nächsten Stuhl. Ich nötigte dem Herrn die Getränkekarte auf und fragte nach seinen Wünschen. Da er keine hatte, drückte ich meine Knie gegen seine, bestellte 3 Lagen Sliverwitz und drohte mit Vergeltung für den Beleidigungsfall, der einträte, wenn er nicht tränke. Obgleich der Herr weder dankbar noch kurzweilig war, sondern wortlos, bezahlte ich alles und begleitete ihn aus dem Lokal. In der Tür ließ ich meine Hand wie zufällig über eine Hinterbacke gleiten, um zu prüfen, ob die Gewebestruktur in Ordnung war. Da ich keine Mängel feststellen konnte, fragte ich den Herrn, ob er heute Abend etwas vorhätte, und lud ihn ein ins Kino International. Eine innere Anstrengung, die zunehmend sein hübsches Gesicht zeichnete, verzerrte es jetzt grimassenhaft, konnte die Verblüffung aber doch endlich lösen und die Zunge, also dass der Herr sprach: Hören Sie mal, Sie haben ja unerhörte Umgangsformen. Gewöhnliche, entgegnete ich. Sie sind nur nichts Gutes gewöhnt, weil Sie keine Dame sind. Da die erhoffte Emanzipation des ganzheitlichen Menschen auch im gelobten Land DDR nicht eingelöst werden kann, besiegelt die Autorin das zweite Leben der Troubadoura Beatrice am Ende des Romans mit einem tödlichen Sturz aus dem Fenster. Es ist ein Warnruf. Denn die Utopie droht zu scheitern. Verabschiedet ist sie deshalb aber nicht. Und so beginnt der Hexenroman Amanda, der 1984 als zweiter Teil der Salman-Trilogie erscheint, mit der nochmaligen Auferstehung der Beatrice. Natürlich drehen sich nicht alle Verstorbenen im Grabe um. Selbst der gegenwärtige Weltzustand lässt viele Tote unbewegt. Ich konnte unter der Erde keine Ruhe finden. seit 1973 da aufgehoben in bewegtem Stoff, er trieb mich um und schließlich aus. Jäh wurde ich aus diesem Stoff in einen anderen gerissen. In der Zwischenzeit, zwischen dem ersten und dem zweiten Buch, hat sich eben das Vernichtungspotenzial angestaut. 2 bis 3 Tonnen Sprengstoff pro Erdenbewohner. Und damit fertig zu werden, dass dieser Sprengstoff nicht losgeht, kann also nun noch im zunehmenden Maße nur gelingen, wenn sich der Mensch nicht nur begreift als Widersacher der Natur, sondern oder als Eroberer, sondern als Teil der Natur. Und zwar im weitesten Sinne auch als gesellschaftliches Wesen natürlich. Die zweite Auferstehung der Minnesängerin erfolgt in der Gestalt einer Sirene. Mit Hilfe des matristischen Fabelwesens betont die Autorin die Notwendigkeit eines planetaren Denkens, um unseren Lebensraum zu retten. Literarisch knüpft sie damit an die Zeit Homers an, wo der Sirenengesang als Warnruf galt. Allerdings trägt Morgners Sirene deutliche Spuren der Verwüstung in sich. Ihr Kopf sitzt zwar wie bekannt auf einem Vogelkörper, doch ihr wurde die Zunge geraubt. Diese Metamorphose von der stimmgewaltigen, leidenschaftliche Liebeslieder singenden Trobadora zum stimmlosen Tierwesen ist für die Erzählstrategie im Roman von weitreichender Bedeutung. Da ich 2 Leben als Trobadora durchgemacht hatte und gewöhnt war, über ein wohlklingendes Organ verfügen zu können, traf mich der Verlust noch schmerzlicher als die körperliche Wandlung. Ich weinte meine Federn nass. Ich und nicht tot und kein Mensch und kein Tier und keine Pflanze, wer war weniger? Ihre wichtigste Begabung hat sie jedoch nicht verloren, ihren poetischen Trieb. Also beginnt Beatrice unter der argwöhnischen Aufsicht von Arke, einer Schlange, die fortan ihr politisches Gewissen verkörpert, 7 Jahre nach dem tödlichen Fenstersturz ihr Lebenswerk zu schreiben. Arkes Trost, dass einst alle weisen Frauen, und als Dichterin wäre sie eine, ohnehin ein 2. Leben in Sirenengestalt geführt hätten, beflügelt sie dabei. Damals gab es viele Sirenen. Dann übernahmen die Männer die Herrschaft und führten ein, was die Menschen heute Geschichte nennen. Privateigentum, Klassentrennung, Ausbeutung, Staatsgewalt, Kriege. Kriegslieder konnten die Sirenen mühelos niedersingen. In Kriegen verstummten die Wesen. Danach erinnerten sie sich wieder und gewannen ihre Sprache zurück. Als die Zeiträume zwischen den Kriegen kürzer und kürzer wurden, blieb den Sirenen keine Zeit mehr zum Erinnern. Auch wurden die weisen Frauen immer seltener. In Küchen können keine wachsen und in Kriegen können keine auferstehen. Auf diese ungewöhnliche Weise entsteht Stück für Stück der Roman Amanda. Ort für die dichterische Produktion ist eine Voliere im Ostberliner Tierpark Friedrichsfelde. Der Einwand, dass eine Voliere ein Käfig wäre und Schreiben ein freiheitheischendes Geschäft ist, erscheint mir albern. Denn ein Gehäuse aus Maschendraht ist durchlässig für die naturkonstanten Himmel, Jahreszeiten, Vegetation, Getier, Tag und Nacht und andere natürliche Maßstäbe. Ein Gehäuse aus öffentlicher Meinung dagegen, das aus einem mit Büchern und Zeitungen beladenen Schreibtisch leicht gebildet werden kann, ist undurchlässig und nach ausgerufenen Maßstäben bemessen. Radikale poetische Maßnahmen bestimmen im Amanda-Roman eine veränderte Figurenkonstellation. Um neben der Gefahr des atomaren Todrüstens ein Mundtodrüsten als ebenso große Bedrohung darzustellen, werden die Figuren, weibliche wie männliche, sprichwörtlich auseinandergerissen. Die Geschichte wütet in ihnen. Symbolhaft vollzieht sich dieser Akt an Laura. Vom Richtschwert des Oberteufels Kolbuk halbiert, führt sie ein Doppelleben. Als irdische Hälfte Laura agiert sie weiterhin als Triebwagenfahrerin und Mutter. Während ihre nicht domestizierbare hexische Hälfte, Amanda auf dem Blocksberg, ein anarchisches Dasein führt. Das ist ein Bild dafür, dass unsere Gesellschaften noch sehr wenig mit der Ganzheit der weiblichen Existenz was anfangen können, sondern nur teilweise. Aber in Amanda zum Beispiel zeige ich, dass die beiden männlichen Gestalten, die also doch große Charaktere sind, glaube ich, vor dem gleichen Problem stehen. Das sind auch geteilte Wesen, die auch Eigenschaften haben, die sie entweder von sich abhacken müssen oder verrotten lassen müssen, niederstampfen müssen, abwürgen, weil die Gesellschaft die auch nicht gebrauchen kann. Und daran sieht man also die Menschwerdung des Menschen, dass er in seiner Ganzheit genommen werden kann, steht auf der Tagesordnung, wird jetzt gebraucht als kreatives Potenzial, glaube ich, wenn man aus den Denkgleisen, die über die Traditionen uns an diesen Abgrund geführt haben, heraus will. Vor allen Dingen ganz schnell heraus muss, ums Verrecken. Die Utopie der menschlichen Ganzheit bleibt auch in den Fragmenten des dritten Teils der Salman-Trilogie als subversive Strategie des Erzählens erhalten. Erstmals stellt Morgner aber auch die Frage, ob und wie die getrennten Hälften Laura und Amanda in ihrer Teilung überleben können. Für die Sirene Beatrice, der am Ende des Amanda-Romans eine Ersatzzunge eingenäht wird, bedeutet das, erneut auferstehen zu müssen. In der fantastischen Erzählung »Der Schöne und das Tier«, die als das letzte Kapitel des dritten Romans konzipiert ist, wird nun aber die Menschwerdung der Sirene Beatrice beschrieben. Nach wilden Liebesnächten mit einem jungen androgynen Wesen verliert sie ihr Sirenengefieder und beginnt als schöne große Frau ein viertes Leben. Während sich damit ein Erzählstrang zu vollenden scheint, ist Laura, in der nun immer stärker die Stimme Irmtraut Morgners spricht, erblindet. Einsam, doch erstmals ganz bei sich, schreibt sie ihrer schmerzhaft vermissten Hälfte Amanda, die in einem fiktiven Reich der Poesie namens Dschinnistan lebt, sehnsuchtsvolle Briefe. Die Figur der Laura ist es auch, auf die Irmtraut Morgners Krebsleiden übertragen wird. Im Kapitel Laura und der Tod nimmt die Autorin ihre Perspektive ein, um über den verheerenden Verlauf der Krankheit und den Tod sprechen zu können. Laura merkt, als sie das Testament schreibt und alle ihre Dinge, es ist das gleiche Stressgefühl im Bauch, das sie auch immer hatte, wenn sie einen Koffer packen musste. Perfektionsstress, Entscheidungsstress. Das heißt, vor einer Reise, Wohnung ordnungsgemäß verlassen, Kühlschrank, Herd abgeschaltet, Licht. Es ist ja auch die letzte Reise. Der letzte Koffer fällt ihr da ein. Kunst ist Schönheit. In milderen Zuständen war der Satz la pour la verdächtig, die Kunstfunktion bagatellisierend. Auf dem Prüfstand unserer extremen Situation erweist sich, Schönheit ist lebenswichtig, überlebenswichtig. Nur wer sich die Fähigkeit bewahrt, das Menschliche zu lieben, kann es verteidigen. Schönheit, das beste Menschenmögliche, wie es in genialen Werken der Kunst aufblitzt und uns erschüttert, kann Beistand sein für unsere Hoffnung auf das Menschliche im Menschen und unsere Widerstandskräfte gegen die lähmende Angst stützen. Geboren 1933 und lebte da bis 1952. Hab dort eine Tochter bekommen, hab 10 Klassen Schule gemacht, eigentlich 11 Klassen. Und ein Jahr vor der Matura sprang ich ab, da hatte ich einen Freund. Dann hatte ich einiges probiert. Ausbildung gab es keine damals und ich habe jedenfalls keine gemacht. War dann am Kommunistischen Theater in Wien an der Scala als Kartenverkäuferin. Als Lohnverrechnerin, dann war ich im Friedensrat, als Sekretärin, das hat mir großen Spaß gemacht. Und dann ging mein Mann, der war damals Journalist und Schriftsteller, ging damals nach Berlin, nach Potsdam. Und ich ging mit. Bescheiden und schlicht hören sich die Sätze an, mit denen die Wienerin Elfriede Brunner, spätere Maxi Bander, die ersten zwei Jahrzehnte ihres Lebens umschreibt. Elfriede, genannt Fritzi, kommt am 3. Januar 1933 im Roten Arbeiterbezirk Hernals zur Welt, wo man mit der Straßenbahn bis in den Wienerwald fahren kann. Bereits im 19. Jahrhundert lebten im Vorstadtbezirk Hernals die armen Ziegelarbeiter aus der Slowakei und Böhmen, die Ziegelböhmen genannt. Da Maxi Banders Eltern überzeugte Kommunisten sind, wächst sie in ein politisches Milieu hinein. Der Vater, Alois Brunner, stammt aus einer armen Tulnerfelder Landarbeiterfamilie, lernt erst mit 22 Jahren lesen und schreiben und arbeitet als Maschinist auf einem Donaudampfer. 1929 heiratet er die in Wien geborene Käthe Müller. Sie hat auf der Klosterschule zu den barmherzigen Schwestern gelernt und arbeitet als Weißnäherin. Den Kontakt zu ihren Eltern hält Maxi Wander stets aufrecht und schreibt ihnen täglich Briefe. Mit ihrem Mann, dem österreichischen Schriftsteller Fred Wander, der als Jude Fritz Rosenblatt die KZ-Höllen Auschwitz und Buchenwald überlebt, geht sie 1956 in die DDR. Ab 1958 bewohnen sie ein kleines Siedlungshaus in Kleinmachnow, direkt an der Grenze zu West-Berlin. Die gemeinsame Tochter Kitty bleibt in den ersten zwei Jahren bei der Großmutter in Wien. Apropos DDR. Ich sage mir das manchmal vor. Wir leben in der DDR. Was ist das eigentlich? Ich meine das nur phonetisch, das Wort. Das Wort Österreich, wie das klingt. Skandinavien, England, Frankreich. Das Wort Mexiko, Mensch, ist das schön. Und was sagt uns das Wort DDR? Ein abstrakter Begriff? Kann man eigentlich ein Gefühl entwickeln für ein Land, das so heißt? Es ist nämlich wirklich mehr, dieses Land. Es hat Reize, die man entdecken muss. Aber vielleicht muss ein Landesname Jahrhunderte Zeit haben zu wachsen. Ich habe dann begonnen in der Milchader. Da wurde ein Jugendobjekt gebaut. Das sollte das Rhin-Havel-Luch end- und bewässert werden. Und das war im Beginn der 60er Jahre. Wir waren also zwei Leute, die da rumreisten in diesem Rhin-Havel-Luch mit jugendlichen Sprachen und eine Zeitung machten. Eine selbstständige Zeitung. Dann habe ich ein Kind gekriegt, ein zweites. Und ein oder zwei Jahre später bin ich dann, da gab es eine Journalistenausbildung in Grünau. Und da war ich 1,5 Jahre, habe die Bibliothek gemacht und nebenbei studiert. Maxi Wanders temperamentvolle, charismatische Lebensart fällt auf. Anfangs erscheint das Wiener Madel den Nachbarn oder auch einigen Freunden lediglich als charmante Ehefrau und Sekretärin ihres Mannes, als eine Mitgereiste und Hausfrau. Doch in ihr steckt eine rastlos Suchende, die sich danach sehnt, kreativ, schöpferisch zu sein. Und es treibt sie die Angst um, sie könnte ihr Leben vergeuden. Unterwegs sein ist alles. Je fremder die Menschen um dich herum, umso näher kommst du dir selbst. Man findet sich nicht selbst, ehe man andere Menschen gefunden hat. Wanda sucht nach einem unverfälschten Lebensentwurf, der es ihr ermöglicht, ohne Vorgaben aufrichtig zu leben. Seit ihrer Kindheit ist sie eine Schreibversessene. Meine verdammte Zettelwirtschaft. Sprüche an der Wand, überm Bett und überall. Viele Mappen voll mit Abgeschriebenen, dass ich manchmal nicht mehr weiß, wohin damit. Und das kostet alles Zeit und Mühe. Und Fred schimpft, weil ich die Bücher vollkritzle mit meinen Bemerkungen, Sätze ankreuze und unterstreiche. Aber er ist dankbar für meine Exzerpte und Abschriften von Reden, Radiovorträgen und Fernsehsendungen. Jetzt bringt er selber schon Zettel mit. Es sind nur scheinbar banale Beobachtungen und alltägliche Situationen, die sie notiert, in denen erst auf den zweiten Blick das einzigartig Individuelle scharf hervortritt. Sie liest viel und ist eine grandiose Geschichtenerzählerin. An die Eltern schreibt sie: Aber ihr wisst doch, dass eure Tochter keine Hausfrau ist. Fred hat das längst kapiert. Und die Kinder werden trotzdem ordentlich versorgt. Darum geht es doch hauptsächlich, hm? Ich schreibe jeden Tag. Manchmal 5 oder 6 Briefe. Mein Mann fuhr dann nach Frankreich und wollte da ein Bildband machen. Und das war für mich also äußerst interessant und ich wollte mit. Ich habe damals also nie Fotografien gemacht noch, ich konnte das noch nicht. Ich habe gesagt, ich mache Schluss in diesem Institut und schmeiße mich jetzt auf die Fotografie. Und ich lerne dann also das machen und fuhr mit meinem Mann nach Paris und wir machten zusammen ein Bildband. Auf den gemeinsamen Reisen, vor allem nach Frankreich, wird Wanda zu einer ambitionierten Fotografin. Indem sie mit der Kamera auf der Lauer liegt und in der Pariser Metropole, die ihr wie ein Ameisenhaufen erscheint, kuriose Gestalten und Gestrandete aufspürt und dabei sehr viel Armut entdeckt, stellt sie ihr Tun gleichzeitig in Frage. Mir kommen Zweifel über den Wert der ständig wachsenden Reiselust. Warum, frage ich mich, kann der Mensch sich nicht mit seiner Familie begnügen? Wächst er denn in der Fremde über seine Grenzen, über sich selbst hinaus? Mit ihren Aufnahmen schärft Wanda den Blick für die Besonderheit des Details. Sie versucht, den Augenblick zu bannen und das Einmalige in ihm zu entdecken. Gespannt wartet sie auf den Funken, in dem das Wahre einer Erscheinung aufblitzt. Die Augen sind ein Instrument des Teufels. Siehst du denn wirklich nur, was du mit dem Blick erfasst? Oder mischt sich nicht auch dein Magen ein, dein Hinterkopf, dein Bauch, das Geschlecht? Im Hirn hast du 100.000 Bilder eingefroren, rund um die Welt, soweit du halt gekommen bist, und quer durch dein ganzes Leben. Ein Instrument des Teufels, ganz und gar. Diese Notiz findet sich in Wanders sogenannter 7-Tage-Fibel, die sie als 20-Jährige anlegt. Was lediglich als eine Mappe mit Zitaten aus der Literatur sowie Gedankensplittern verschiedenster Art erscheint, wird für sie zu einem Lehrbuch über das Leben. Das ist meine Fibel, meine 7-Tage-Fibel, in die ich öfter hineinschaue und mich frage, was macht mich so klein und was macht mich größer? Im Jahr 1990, 13 Jahre nach Maxi Wanders frühem Tod im Jahr 1977, gibt ihr Mann Fred Wander einige dieser Aufzeichnungen sowie Tagebucheintragungen und Briefe in einer Art Collage unter dem Titel »Ein Leben ist nicht genug« heraus. Bei dieser postumen Lektüre begegnet man einer nachdenklichen Person, die sich der Selbstüberprüfung niemals entzieht und darin ganz gegenwärtig erscheint. Bemerkenswert ist, wie sie jenen Vorgang zu analysieren vermag, den sie beim Entwickeln der Filme selbst durchläuft. Unterlegen wir nicht dem gerade Geschehenen verschiedenartige Erinnerungen, Gedanken, Zweifel, Spott, Entzücken, wie 100 alte belichtete Filme? Wenn ich nach 3 Stunden Arbeit aus der Dunkelkammer ans Tageslicht komme und sehe die Menschen in unserer Straße, die Grenzsoldaten drüben an der Ecke Ginsterheide, die kleinen, einfältig gleichartigen Siedlungshäuser aus den 30er Jahren, für Nazi-Beamte gebaut, in ihrer Enge und Beschränktheit, aber doch auch lieb. Wie angenehm, eins zu haben, wenn man, wie wir, nur die winzigen Arbeiterwohnungen der Wiener Vorstadt kennt. Was ist mit meinen Augen geschehen? Ich sehe alles ein wenig verzerrt. Du musst vorsichtig damit umgehen, kannst dich nicht blindlings darauf verlassen, was du mit ihnen siehst. Die 7-Tage-Fibel prägt ein unverkennbarer Sound. Ein feiner Humor, der mitunter sarkastische Züge annimmt. Und in dem spontan und schroff Gedanken ausgesprochen werden, die manch anderer kaum zu denken wagt. Die Schreiberin wirkt aber auch verletzlich, grüblerisch. Als wäre ein Gedanke niemals genug. Und als könnte ein zweiter, der denkend nachgeschickt wird, tiefer gehen. La Seine est aventureuse de Châtillon à Mairie. Et son humeur voyageuse flâne à travers le pays. Elle se fait langoureuse de Juvisy à Choisy pour aborder l'âme heureuse, l'amoureux qu'elle a choisi. Elle roucoule, coule, coule dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, roule autour de ses quais fleuris. Erst jetzt in meiner Waschküche im Keller entdecke ich das berühmte Licht von Paris. Gingen oft in den Louvre, um zu lernen, wie Maler mit Licht und Schatten arbeiten. Zum Beispiel das Floß der Medusa von Géricault, Was für ein magisches Licht. Die Körper der Schiffbrüchigen auf dem Floß leuchten sozusagen von innen. Wie macht das der Maler? Davon kann ich viel lernen. Nicht, um es nachzumachen, das geht nicht. Aber um die Dinge anders zu sehen. Wenn wir dann auf die Straße kamen, sahen wir auf einmal alles verfremdet. Sozusagen mit den Augen von Matisse oder Courbet. So kam es uns vor. Beim Schreiben ist es ähnlich. Man muss 100 Seiten geschrieben haben, um ein brauchbares Blatt zu pinseln. Au souvenir de Bercy, elle chante, chante, chante, chante, chante le jour et la nuit. Si sa marche est zigzagante, c'est qu'elle est grise à Paris. Heinfried Henniger, Maxi Wanders Lektor im einstigen Buchverlag Der Morgen, wo 1977 der Protokollband Guten Morgen, du Schöne erscheint, erinnert sich daran, wie kritisch und ausdrucksversessen sie ihren eigenen Texten gegenüber war. Aber auch kontaktversessen, stets auf der Suche nach einem richtigen Leben im Falschen. Maxi schrieb ungeheuer viel. Briefe, Tagebücher, Kurzgeschichten, Protestbriefe an die Behörden. Und irgendwie war der Punkt da bei ihr und auch bei Fred, dass man das, was Maxi schreibt und gut schreibt, also strukturieren müsste. Ich habe also immer Menschenschicksale interessiert. Ich kenne sehr viele Menschen, sehr viele Frauen. Und das ergibt sich doch dann, dass man irgendwann mal nachdenkt, also warum soll man nicht die Geschichten, die da sind, aufschreiben, ne? Ich ertappe mich immer wieder bei einer Tätigkeit, die ich anderen Leuten ziemlich schwarz ankreide, nämlich heimlich aus dem Fenster schauen und auskundschaften, was der Nachbar macht. Eine Ersatzhandlung. Weil wir nämlich nicht mehr fähig sind, mit den Bewohnern unserer Straße richtigen Umgang zu pflegen und mit ihnen zu reden. Und weil wir, wenn wir ihnen begegnen, hochgradige Blödheit an den Tag legen und Blabla-Gespräche führen. Wenn überhaupt. Und das ist Shit, vorsichtig ausgedrückt. Guten Morgen, du Schöne. Für einen Blick von dir sind 1000 Dinar wenig. Für deine Brust werde ich 10 Jahre zu Fuß gehen. Für deine Lippen werde ich die Sprache vergessen. Für deine Schenkel gebe ich mich zum Sklaven. Mit dir allein fällt dir meist gar nichts ein. Und du versinkst in Trübsal. Guckt dir aber jemand offen ins Gesicht und zeigt auch noch Interesse. Da klopft dein Puls auf einmal stärker. Und du entdeckst in dir Abgründe von nicht gelebtem Leben. Guten Morgen, du Schöne. Steig auf den Apfelschimmel und reite Galopp. Ich warte auf dich im Wald, mit einem Zelt ungeborener Kinder, mit Nachtigallen und einer Hyazinthe, mit einem Bett aus meinem Leib, mit einem Kissen aus meiner Schulter. Es ist so, dass ich also immer irgendwas im Kopf habe. Und ich habe also immer das Bedürfnis zu schreiben und mache es auch immer. Bloß wo andere mit 20 Jahren schon rangehen und systematisch sich was aufbauen, fange ich mit 40 dann eben an oder mit 42. Guten Morgen, du Schöne. Kommst du nicht, ziehe ich das Messer aus dem Brot, wische die Krumen vom Messer und treffe dich mitten ins Herz. Was du da machst, Leute befragen und so, ist wunderbar. Etwas Ähnliches habe ich mir vorgenommen, wenn Peter aus dem Haus ist. Jetzt geht jedes bisschen Energie für ihn drauf. Ich will mich nicht zerstückeln. Ich will alles ganz machen. Wenn einer ein schönes Zuhause gehabt hat, ist er zeitlebensreich. Die 37-jährige Steffi, Hausfrau, Mutter eines Sohns und verheiratet, ist eine von 19 Frauen, die Wanda in ihrem Buch »Guten Morgen, du Schöne« Protokolle nach Tonband zu Wort kommen lässt. Es ist das literarische Debüt der 44-jährigen Autorin. Die Protokolle sind eine literarische Sensation, nicht nur in der DDR. Im Erscheinungsjahr 1977 verkauft sich »Guten Morgen, du Schöne« über 60.000 Mal. Einige der Protokolltexte werden für die Bühne inszeniert und bald mehr beachtet als Stücke von Heiner Müller oder Peter Hacks. Was war geschehen? Also Maxi macht ein Buch, aber wie das aussehen würde und was das werden würde, war also für den ersten Moment unklar. Irgendwann kam der Vorschlag, diese Gespräche zu machen. also Gespräche mit Frauen, Tonbandprotokolle. Und es gab die Zustimmung des Verlages natürlich, das zu machen. Es war also ein glückliches Zusammentreffen. Es war, der Fred wollte ein Buch für Maxi, Maxi wollte auch ein Buch für sich. Und der Verlag wollte natürlich mit zwei interessanten Leuten, die also Maxi Wander und Fred Wander waren, zusammenarbeiten. Und dann kam das Manuskript. Und das Manuskript war, als es im Verlag ankam, schon so gut wie fertig. Also da war nicht viel dran zu deuteln, sondern das war nur durchzulesen und zu akzeptieren im Wesentlichen. Mit dem guten Gefühl, dass es ein ganz wichtiges Buch werden könnte. Aber wie wichtig es würde und wie die Resonanz war dann, das war natürlich in dem Moment nicht vorauszusehen. Wenn du einem Menschen begegnest und wenn du weitergehst und ein wunderbares Gespräch hattest, und die Erfahrung haben wir alle gemacht, du bist traurig, du bist missgestimmt, du bist vielleicht verzweifelt und triffst auf der Straße einen Menschen, hast ein wunderbares Gespräch und du gehst mit Herzklopfen weiter und erfrischt von diesem Gespräch. Jeder hat das erlebt. Weil du eine Ahnung bekommen hast von den in dir verborgenen Kräften, die du noch nicht entdeckt hast. Das ist der Inhalt. Das ist auch das Geheimnis dieses Buches. Diese Protokolle, diese Gespräche waren etwas sehr Direktes. Also sie gehörten, um diesen Fachausdruck zu nehmen, zum sogenannten operativen Genre. Das heißt also eine sehr schnelle Übersetzung von gesellschaftlichen, was weiß ich, Verhältnissen hin über das Buch in die Öffentlichkeit, nicht? Also die DDR-Zensurbehörde hatte vor diesem Genre eigentlich höllische Angst. Sehr oft gab es keine Chance, das zu veröffentlichen. Niemals zuvor wurde über den mentalen und letztlich auch politischen Zustand einer Gesellschaft aus solch intimer Perspektive nachgedacht, ohne dafür den Preis des Voyeurismus zu zahlen oder sich in Peinlichkeiten zu ergehen. Maxi Wander hatte sich die Zeit genommen, um mit Frauen aus dem Verwandtenkreis, mit Freundinnen und Nachbarn über gemeinsame Sehnsüchte und Nöte, Lebensentwürfe und Existenzängste zu sprechen. Schließlich hatte sie stunden- und tagelang zugehört. Was so einfach klingt, erweist sich als eine große Begabung, als eine Kunst des verarbeitenden Zuhörens. Ihr Mut zu einer offensiven Bestandsaufnahme dessen, was sich jenseits des offiziell Proklamierten abspielt, ist im Zeitkontext einmalig. Mit ihren Frauenstudien erweitert Wander die Grenzen der Literatur. Sie macht indirekt auf Leerstellen in der öffentlichen Kommunikation aufmerksam. Denn in den DDR-Medien sollte nicht von Krankheit und Tod, von Ängsten und Traumata gesprochen werden. Sie schafft mit dieser literarischen Form eine Art Ersatzöffentlichkeit und weckt ein außerliterarisches Interesse. In Wanders Arbeit mit den Möglichkeiten des Genres zeigt sich aber auch eine Form der Politisierung von Literatur aus einer spezifisch weiblichen Perspektive. Zudem wird ein in Jahrhunderten verfestigtes Verständnis von der Funktion des Autors, der des Stellvertreters einer Gruppe, die selbst nicht mündig ist, verabschiedet. In ihren Protokollen gibt sie jeder Frau eine unverwechselbare Stimme und damit Identität. Die Autorin maßt sich nicht an, mit der von ihr getroffenen Auswahl einen repräsentativen Querschnitt geben zu wollen. Es geht ihr nicht um äußere Dramatik. Ich halte jedes Leben für hinreichend interessant, um anderen mitgeteilt zu werden. Mich interessiert, wie Frauen ihre Geschichte erleben, wie sie sich ihre Geschichte vorstellen. Man lernt dabei, das Einmalige und Unwiederholbare jedes Menschenlebens zu achten und die eigenen Tiefs in Beziehungen zu anderen zu bringen. Besucht habe ich vielleicht nur 25, so sehr viel waren es nicht. Aber ich kenne natürlich viel, viel mehr. Und einige habe ich weggelassen, erstmal weil das Buch zu dick geworden wäre. Und dann, weil ich das Gefühl habe, dass es da Parallelen gab und sehr starke eben nicht. Ich kenne also sehr, sehr viele Frauen. Sie haben Nachbarn, sie haben Freunde, sie lernen Menschen kennen, wenn sie eine Reise machen. Sie lernen Menschen in der Gaststätte kennen und im Kaffeehaus und im Kino. Also an Menschen ranzukommen, das Problem gab es für mich nicht. Es gab nur da das Problem, dass man mal in andere Schichten reinkommt. Mhm. Da habe ich dann also rumgehorcht. Oder die Serviererin sprach ich in einer Gaststätte an. Die war sehr nett und plauderte gerne und hatte eine Ausstrahlung, die ich schön fand. Und habe sie gefragt, ob sie sprechen möchte mit mir, hat sie gesagt, ja. In den Aussagen der 22-jährigen Serviererin Ruth, sie ist ledig und Mutter eines Sohnes, tritt jener Konflikt deutlich hervor, von dem in den Porträts aus verschiedenen Perspektiven gesprochen wird. Ich lebe in einer Zeit, wo vieles schon möglich ist für eine Frau. Aber ich bin feige. Dieser irre Zwiespalt zwischen den Möglichkeiten und meiner Angst, der bringt mich um. Ich schwindle viel, aber nicht mit Absicht. Ich bin einfach gewöhnt, den Leuten etwas vorzumachen. Lass nur, ich bin auch irre kritisch mir gegenüber. Früher war ich das nicht. Früher habe ich mir nicht selber wehgetan, nur den anderen. Immer wenn es mir schlecht gegangen ist, bin ich aggressiv geworden. Ein Teufel, na ja. Ich gehe jetzt in so eine Gruppentherapie, wo man aufhören muss, gescheite Reden zu führen. Das geht nur, wenn die Leute ehrlich zu sich selber sind. Bei meinen Kunden im Café bin ich der reinste Müllschlucker. Da kommt keiner auf den Gedanken, dass ich auch meine Probleme habe. Alle laden sie bei mir ab. Das halte ich nicht lange durch. 2. Mai 1968. Eigentlich müsste jeder Mensch die Möglichkeit bekommen, seine Talente zu nutzen, ihnen alles andere unterzuordnen. Das setzt allerdings voraus, dass uns jemand den Alltagskram abnimmt, uns entlastet. Wer bestimmt aber, wer wen bedient? Wer ist denn würdig, bedient zu werden? Na schön, man kann es auch Arbeitsteilung nennen, wie mir Fred dauernd erklärt. Aber es gehört viel blinder Egoismus dazu, die Menschen, die uns bedienen, so gedankenlos zu benützen, anstatt sie über ihre Lage aufzuklären, sie zu wecken. Es sind sehr viele Frauen, das wissen Sie wahrscheinlich auch, oder Menschen, die einfach froh sind, wenn sie jemanden hat, der zuhört. Und dann gab es einige, mit denen ich gerne reden wollte, weil ich ihr Leben kannte oder hörte von ihnen. Und das war schon ein bisschen eine schwere Nuss, nicht? Dem muss man Mut machen erst und Vertrauen wecken, nicht? Aber ich hatte keine größeren Schwierigkeiten, überhaupt nicht. Maxi Wander wünschte sich, dass man nach der Lektüre des Buches einander sensibler wahrnimmt, spürt, wo es Probleme gibt und nicht wegsieht, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen. Auch die eigenen Vorurteile und Klischees könnten überprüft werden, wenn man in einem fremden Leben etwas von den eigenen Konflikten entdeckt. Ich glaube zum Beispiel, dass also die Kluft zwischen dem, was möglich ist, ja eigentlich, ja, und dem, was man macht, doch sehr, sehr groß ist. Dass wir so noch in diesen Klischees stecken und eigentlich Angst haben, das zu tun, was für einen selber gut ist. Mich interessiert immer der Spielraum, den ein Mensch hat oder den er sich erkämpft. Aber dass man immer wieder abwägen muss, schöpft man die Möglichkeiten annähernd aus. Guten Morgen, du Schöne. Steig auf den Apfelschimmel und reite Galopp. Ich warte auf dich im Wald, mit einem Zelt ungeborener Kinder, mit Nachtigallen und einer Hyazinthe, mit einem Bett aus meinem Leib, mit einem Kissen aus meiner Schulter. Guten Morgen, du Schöne. Eva Kaufmann, die sich als eine der ersten Akademikerinnen der DDR mit dem Phänomen der Dokumentarliteratur und dem Fantastischen in der Literatur auseinandersetzt, versucht den überwältigenden Erfolg der Protokolle einzuordnen. Es ist sicher so, dass ein großes Bedürfnis besteht, die veränderte Wirklichkeit genauer ins Blickfeld zu bekommen, dass man ein Misstrauen hat, gegen literarische Muster, also gegen Erzählungen, Novellen, Romane, die vielleicht zu sehr mit fertigen Bildern über bestimmte Erscheinungen oder Verläufe in der Wirklichkeit operieren und man hat das Gefühl, dass wenn Menschen über ihre Ansichten vom Leben, ihre Erlebnisse vom Leben gefragt werden, viel echter und direkter das ausdrücken, was wirklich passiert. Im Protokollband kommen 19 Frauenstimmen im Alter zwischen 16 und 92 Jahren zu Wort. Julia, die Älteste, ist noch im 19. Jahrhundert geboren. Während Gabi und Susanne als Schülerinnen der Polytechnischen Oberschule die jüngste Generation repräsentieren. Ihre Protokolle geben Einblick in den Alltag des DDR-Bildungssystems. Sie geben Auskunft über intellektuelle Anforderungen und ideologische Vorgaben, über Visionen und Lebensträume. Indem Wanda vier Generationen ins Blickfeld rückt, werden weibliche Genealogien präsent, in der die verschiedenen Lebensalter in Korrespondenz zueinander treten. Caroline ist 47 Jahre alt, verheiratet, sie hat 5 Kinder zur Welt gebracht und arbeitet als Jugendfürsorgerin. Indem sie ihre turbulente Lebensgeschichte in einem nachdenklichen Tonfall erzählt, kommt hinter den privaten Erinnerungen ein konfliktreiches Epochenbild zum Vorschein. Dieses Prinzip der Akronie, wo sich die Zeiten plötzlich berühren und ganz nah und gegenwärtig erscheinen, lässt sich in allen Protokollen auf vielschichtige Weise beobachten. Meine Vorfahren mütterlicherseits waren Schwaben, die Ende des 18. Jahrhunderts in die Ukraine verkuppelt wurden. Die ältesten Bauernsöhne erbten den Hof, die anderen waren praktisch übrig. Die wurden verschenkt, wenn man so will, an die russische Kaiserin Katharina. Die kamen an mit nichts, wurden einfach in den Urwald gesetzt, so, nun macht was draus. Und sie haben was draus gemacht. Zuerst haben sie gerodet und Hütten gebaut und Generation auf Generation baute dazu. Wanda gibt die Interviews in monologisierter Form wieder. Die von ihr gestellten Fragen tauchen im Text nicht auf. Aus dem authentischen Material bildet sich eine dichte Erzählstruktur, eine bis dahin ungekannte Form nonfiktionaler Prosa. Bereits 1973 hatte die Lyrikerin Sarah Kirsch unter dem Titel »Die Pantherfrau« 5 sogenannte unfrisierte Erzählungen aus dem Kassettenrekorder veröffentlicht und erklärt: »Der Schriftsteller muss Chronist seiner Zeit sein. Seine Arbeiten sollen nach 50, nach 200 Jahren Auskunft geben, wie bestimmte Leute zu bestimmten Zeiten gelebt und gefühlt haben. Biografie und Ansichten eines jeden Menschen sind wichtig. Sie müssen gesammelt werden.« Sarah Kirsch verweist mit der Bezeichnung unfrisiert auf eine Sprechstruktur des erzählenden Ich, in der Spontanität und Dialekt bewahrt werden, um ein Höchstmaß an Authentizität zu garantieren. Eine Bearbeitung der Porträts ist für Kirsch selbstverständlich. Im Filmabspann würde ja auch genannt werden, wer den Schnitt geleistet hat. Auch Maxi Wander bearbeitet ihre Gespräche. Es war ja so, dass also manche Tonbänder waren bis zu 5 bis 10 Stunden. Das ergab also die Abschrift, jede einzelne Abschrift waren dann vielleicht nochmal 200 bis 300 Seiten. Ich habe also in manchen Manuskripten habe ich also ganze Berge von Papier. Das muss man immer wieder kürzen. Das war also die Arbeit an diesem Manuskript, war eigentlich ein ständiges Kürzen, Umstellen und Zusammenfassen und das Wesentliche herausbringen, nicht? Und die Fragen, die ich diesen Frauen stelle, stelle ich mir ja selber. Und indem die Frauen sich über gewisse Dinge klarer werden, wäre ich mir vielleicht auch über einiges klarer. Meine Mutter war eine äußerst praktische Frau. Sie hat viel genäht und wie sie die Schnitte ausgerädert hat, da guckte ich immer die Zeitung an. Da war einmal ein Kommunist mit einem Riesenmaul, der biss einem Kind den Kopf ab. So eine primitive Information haben die an ihre Werktätigen gegeben, die ja schon ungebildet waren. Manche haben sich nie erholt davon. Mama habe ich gefragt, wieso beißt der dem Kind den Kopf ab? Ach, hat sie gesagt, das ist doch Hetze. Wenn wir aus der Schule Neuigkeiten nach Hause brachten, sagte sie immer, das ist doch Quatsch, Kinder. Wir haben so viele Russen gekannt, die sind auch Menschen. Wir besaßen kein Radio, aber unsere Mutter hat uns politisch gebildet, soweit es ging. Da lernte ich trennen. In der Familie wird anders gesprochen und gehandelt als draußen. Niemals hätten wir außerhalb der Familie was erzählt. Das ist bei uns Deutschen Schicksal geworden. Die Trennung. Das hängt uns heute noch an. Je größer ich wurde, umso mehr habe ich das als tragisch empfunden. für das eigene Leben und für das Leben der ganzen Gesellschaft. Mit ihrer besonderen Kunst des Protokollierens fordert Wanda zur Identifikation, aber auch zur Distanzierung auf. Scheinbar ungefiltert sprechen die Frauen über Probleme in der Partnerschaft und in der Kindererziehung. Ohne Lamoyanz bekennen sie, sich oftmals einsam unter den Menschen zu fühlen. Und dass die Dreifachbelastung Beruf, Familie, Haushalt sie überfordert und aufzufressen droht. Es plagen sie Erfüllungsängste, oder sie sehnen sich ganz einfach nach der großen Liebe. Auffällig aber ist, dass in allen Protokollen darauf insistiert wird, ein selbstbestimmtes Leben führen zu wollen. Wie oft habe ich angesetzt, irgendwo Anschluss zu kriegen? Und wie oft habe ich eine glatte Bauchlandung gemacht? Wer macht einem denn Mut? Ich habe sehr viel gelesen. Insofern habe ich den Faden nicht ganz abreißen lassen. Aber wenn ich unsere Gegenwartsliteratur las oder Radio hörte, dann dachte ich, wieso gelingt mir das nicht, was diese fantastischen Frauen so spielend bewältigen? Wieso bin ausgerechnet ich so ein Versager? Nachher bin ich draufgekommen, dass die Wirklichkeit ganz anders ist und die positiven Heldinnen sind nur aus Papier. Ich habe viel geweint, viel gezankt. Ich wusste selber nicht, warum. Praktisch ging meine ganze Kraft für die primitivsten Dinge drauf. Ich funktionierte so lange, wie ich unbedingt musste, dann war's aus. Guten Morgen, du Schöne. Steig auf den Apfelschimmel und reite Galopp. Ich warte auf dich im Wald. Mit einem Zelt ungeborener Kinder. Mit Nachtigallen und einer Hyazinthe. Mit einem Bett aus meinem Leib, mit einem Kissen aus meiner Schulter. Guten Morgen, du Schöne. Kommst du nicht? Ziehe ich das Messer aus dem Brot, wische die Krumen vom Messer und treffe dich mitten ins Herz. Maxi Wanders Protokolle markieren Anfang der 1970er Jahre ein verändertes Bewusstsein im Kanon der DDR-Literatur. Neben dem Fantastischen, das zeitgleich in zahlreichen Texten angewandt wird, erweitern Protokolle, Reportagen und Berichte die Möglichkeiten der Literatur. Die Literaturwissenschaftlerin Eva Kaufmann erklärt: Die Protokollbände haben eine Chance, sehr viel mehr leisten zu können als irgendeine Spezialwissenschaft, sei es die Psychologie, Soziologie, weil sie immer darauf hinausgehen, das Ganze des Menschen, das Ganze seiner Lebensverhältnisse zu erfassen. Das heißt, hier hat die Protokollliteratur gegenüber den Wissenschaften den gleichen Vorteil, wie es generell auch fiktive literarische Formen gegenüber Einzelwissenschaften haben, die also nie in der Weise so universell die Dinge erfasst. Indem Kaufmann über die Möglichkeiten und Grenzen des Genres nachdenkt, spricht sie, wie hinter vorgehaltener Hand, auch über den konkreten individuellen Lebensspielraum der Frauen in der DDR. Über eine soziale Realität, in der sich Traum und Wirklichkeit im Wege stehen. Es scheint jetzt so zu sein, dass sich einander im Wege stehen, einerseits die unbedingte Lebensechtheit, die unverstellte Lebensunmittelbarkeit, zu sagen, das reine Herausholen des Lebensmaterials auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sagen wir, ein bestimmter Kunstanspruch, ein im engeren Sinne literarisch werden. Bei Maxi Wander scheint das sich nicht im Wege zu stehen und man muss also herausfinden, was bei ihr geschehen ist und was bei anderen nicht geschieht. Nach Wanders Protokollen »Guten Morgen, du Schöne« entstehen in den 1980er Jahren zahlreiche Reportagen, Tagebücher, Porträts und Tonbandprotokolle. 1982 erscheint das sehr erfolgreiche Buch »Berliner Mietshaus – Begegnungen und Gespräche« der Berliner Autorin Irina Liebmann, in dem die 100-jährige Geschichte eines Mietshauses anhand der Geschichten seiner Bewohner zu spannungsreichen dokumentarischen Erzählungen verdichtet wird. Erfolgreich wie umstritten sind die 1985 publizierten Männerprotokolle von Christine Müller und Christine Lamprechts Männerbekanntschaften von 1986, die im Untertitel als freimütige Protokolle klassifiziert werden. 10 Jahre nach »Guten Morgen, du Schöne« realisieren Müller und Lamprecht damit ein Projekt, das Maxi Wander begonnen hatte, aber nicht mehr zu Ende führen konnte. Gespräche mit Männern, ebenfalls aufgezeichnet mit dem Rekorder. Kurz vor ihrem Tod schreibt sie an eine Freundin: »Kennst du nicht ein brauchbares Mannsbild, das gerne erzählt und nicht gar zu viel schwindelt? Allerdings habe ich schon zu viele Intellektuelle oder Theaterleute auf dem Band. Ich muss mit Arbeitern reden, mit Männern, die ihre Lage noch nicht durchschaut haben und tief im Patt recken.« Wie soll eine Gesellschaft weiterkommen, die nicht mehr in Frage stellt, nicht mehr verändern will, Risiken scheut? Da hätten wir doch den lieben Gott und die Dogmen unserer Großeltern übernehmen können. Zweifeln, forschen, fragen. Das sind alles Dinge, die uns abhanden gekommen sind. Die 32-jährige Rosi, mit dessen Porträt Maxi Wander ihren Protokollband »Guten Morgen, du Schöne« eröffnet, beklagt, in einer Gesellschaft zu leben, die das Problematische nicht sehen und hören und die vor allem darüber nicht sprechen will. Damit geht es ihr auch um mangelnde Zivilcourage. Rosi ist 32 Jahre alt, von Beruf Sekretärin, verheiratet und Mutter einer Tochter. Ihre temperamentvolle Wesensart und die Unbedingtheit, mit der sie unbequeme Fragen stellt und das bisherige Leben Revue passieren lässt, schafft innerhalb der 19 Protokolle eine besondere Nähe zur Autorin. Denn im Rosi-Protokoll, wo sowohl intimste Angelegenheiten als auch unannehmbare gesellschaftliche Widersprüche zur Sprache kommen, tritt das moralisch-ethische Grundanliegen der Autorin am stärksten hervor. Ihre Suche nach Wahrhaftigkeit. Ob es eine Person namens Rosi wirklich gegeben hat oder ob sie eine Collage aus verschiedenen Frauenstimmen ist, bleibt Wanders Geheimnis. Auf jeden Fall sind in das dichte Textgewebe der Protokolle auch die eigenen Traumata und schmerzhaften Verluste eingewebt. Der Tod der Tochter Kitty, die 1968 im Alter von 10 Jahren in einer ungesicherten Baugrube verunglückt, und Maxi Wanders Krebserkrankung, die 1975 diagnostiziert wird. Nach Kittys Tod notiert sie: »Ich will wieder schreiben. Ich habe es oft erfahren, dass nur während der Arbeit Klarheit beginnt. Dass das Feuer, das man entbehrt und aus Trägheit nicht mehr sucht, allmählich wieder aufflammt. Ich will schreiben, schreibend an die Dinge herankommen und über die Dinge kommen, keine Angst vor der Verwirrung haben, vor dem Unvernünftigen, Banalen und Niedrigen. Und ich werde von Kittys Sterben erzählen.« Selbst vom Krankenbett aus bleibt Maxi Wanders Neugier nach fremden Lebensschicksalen erhalten. Nur, dass ihr langsam die Kraft schwindet, diese noch erkunden zu können. »Hier ist Frau E., 60 Jahre alt oder noch nicht ganz, aber wirkt alt und müde, brustoperiert wie ich, eine begeisterte Kommunistin, Bankierstochter aus Berlin, emigrierte nach England. Nach dem Krieg war sie Korrespondentin in Bulgarien und in der Schweiz. Sie stellt kitzlige Fragen, wie ich das sehe und das. Das Gespräch mit einem Gegenüber und das Schreiben erscheinen in den letzten Lebensmonaten wie eine hoffnungsvolle Therapie, wie eine physische und seelische Verankerung in der Welt. Im Wissen darum, nun nichts mehr zu verlieren, produziert die Krankheit radikale Gedanken. Ich will richtig leben, will nicht immer auf meinen Körper Rücksicht nehmen müssen. Weißt du, dass Reisen und in Hotelzimmern leben, wie die Beauvoir, meine heimliche Liebe sind? Wäre ich frei, hätte ich keine Kinder, würde ich nie lange an einem Ort bleiben, würde von Land zu Land ziehen, Freunde besuchen, schreiben. Guten Morgen, du Schöne. Steig auf den Apfelschimmel und reite Galopp. Ich warte auf dich im Wald. Mit einem Zelt ungeborener Kinder. Mit Nachtigallen und einer Hyazinthe. Mit einem Bett aus meinem Leib. Mit einem Kissen aus meiner Schulter. Maxi Wanda stirbt am 20. November 1977 im Alter von 44 Jahren. Sie wird auf dem Waldfriedhof von Kleinmachnow beerdigt, wo auf dem Grabstein bereits Kittys Name steht. 5 Jahre vor ihrem Tod hatte sie bereits so etwas wie eine Lebensbilanz gezogen. Eine 39-jährige Wienerin? Bin ich die wirklich noch? Bin ich nicht schon eine Deutsche geworden, die ihre große Liebe gefunden und geheiratet hat? Einen schwer vorbelasteten, 16 Jahre älteren, gut aussehenden, liebesfähigen, schwermütigen, feinfühlenden, zu Depressionen neigenden jüdischen Mann. Sie hat 2 Kinder geboren, eines wieder verloren. Hat niemals einen Beruf erlernt, einige aber ausgeübt. Sie hat ein Kind aus einem Heim zu sich genommen, hat ihre Heimat verlassen und erst danach, viel später, als Heimat begriffen. Hat das Wort Heimweh kennengelernt, das sie früher verleugnete. Hat einige Male erfolglos versucht, noch ein Kind auszutragen, als Wiedergeburt der verlorenen Tochter. Sie hat mit einem Schlag das Altern begriffen, das andere Leute vielleicht als Prozess erleben, der nichts Erschreckendes hat. Sie musste begreifen lernen, wie wenig sie sich vorbereiten konnte, allein vertrauend auf ihren hübschen, noch immer jugendlichen Körper. Was nun? Guten Morgen, du Schöne. Kommst du nicht, ziehe ich das Messer aus dem Brot, wische die Krumen vom Messer und treffe dich mitten ins Herz. Wir suchen eine neue Sprache, glaube ich. Wir alle. Weil die Bilder in uns stärker sind. Wir alle suchen das neue, uns gemäße Wort, für das wir uns nicht schämen müssen. Wir alle stehen am Prüfstand. Guten Morgen, du Schöne. Eine lange Nacht über Irmtraut Morgner, Maxi Wander und Brigitte Reimann von Carola Wiemers. Es sprachen Kathleen Gavlich, Katrin Welisch, Judith Engel, Chris Pichler und Sabine Falkenberg. Ton Christiane Neumann. Regie Rita Höhne. Redaktion Monika Künzel. Auf welche Schriftstellerin sind Sie am neugierigsten geworden? Schreiben Sie uns unter langenacht@deutschlandradio.de und sagen Sie uns, wie Ihnen die lange Nacht gefallen hat. und abonnieren Sie uns als Podcast. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über den vielleicht ersten Europäer, der ganz zu Recht der Namenspatron für das Studentenaustauschprogramm der EU geworden ist. Erasmus von Rotterdam. Seien Sie gespannt. Bis nächste Woche.